Transparenz für die Ohren. Einen wunderschönen guten Abend heute hier im Raum Offenes Treffen in Rheinland-Pfalz. Wir reden hier mit spannenden Gästen über das Thema Basisdemokratie bei den Piraten. So, wer sind denn eigentlich meine Gäste? Ich habe hier den Carsten Kuschmieder. Das ist ein Wissenschaftler, der wird uns das bestimmt noch genau erklären, wo er genau herkommt. Der hat einen Artikel veröffentlicht im Blog des Göttinger Instituts für Demokratieforschung und hat die Frage gestellt, mehr Ungleichheit durch mehr Partizipationsmöglichkeiten, in Klammern bei den Piraten. Ich habe hier die Janu, die tritt intensiv für Basisdemokratie ein und hat Texte geschrieben über funktionellen Faschismus. Ich habe den Slash, den Oliver aus Nordrhein-Westfalen, der irgendwie gesagt hat, man sollte auch mal politisch arbeiten. Und wen habe ich noch? Ich habe noch den Ivo, den ich noch gar nicht kenne, der uns gleich bestimmt auch sagen wird, was sein Kernpunkt ist. Und mit diesen vier Leuten möchte ich mich heute über das Thema Basisdemokratie bei den Piraten unterhalten. Da gab es einen Flaschenpostartikel, der hat gesagt, Basisdemokratie, das machen wir ja und das müssen wir jetzt mal diskutieren. Vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz nochmal jeder eine Minute vor und sagt all das, was ich noch nicht gesagt habe. Carsten, fang mal an als Gast. Eine ganze Minute, okay, hallo. Also ich bin Carsten Kuschmieder und ich bin Politikwissenschaftler. Ich arbeite am Otto-Suhr-Institut, also an der FU in Berlin. Das OSI kennt vielleicht jemand aus vergangenen bewegten Zeiten. Und ich forsche unter anderem, nicht nur, aber hauptsächlich zur Piratenpartei und gebe auch manchmal Interviews. Daher kennen mich vielleicht auch irgendwie die eine oder der andere. Und ich bin auch häufiger auf Parteitagen und Veranstaltungen und Stammtischen und höre mir auch hier Podcasts an und so. Glaube jedenfalls ganz gut informiert zu sein. Und mein aktuelles Projekt sozusagen oder eines der aktuellen Projekte zur Piratenpartei, an denen ich forsche und zu dem ich auch publiziere gerade, ist eben Basisbeteiligung respektive allgemeiner Partizipation in der Piratenpartei. Und wie du gerade gesagt hast, da habe ich, also auf dem Blog dieser Göttinger Demokratieforschungsleute habe ich dazu was Kurzes veröffentlicht und es gibt dazu auch noch was Längeres, was gerade in einem Review-Verfahren ist. Aber jedenfalls, genau, dazu haben wir in Halle eine Umfrage gemacht, vielleicht haben dazu auch Leute daran auch Leute teilgenommen und genau, das sind eben die Ergebnisse dieser Umfrage jetzt. Ja, das reicht vielleicht erstmal. Genau, wie die genau sind und was das zu sagen hat für uns, da reden wir bestimmt gleich noch in der Tiefe drüber. Jano! Ja, ein Hallo in die Runde. Zu mir, ich bin Psychologin, forsche vorwiegend im Bereich Rehabilitationsforschung derzeit, schreibe meine Doktorarbeit. Beziehungsweise Partizipationsforschung. Mein bisheriges Forschungsgebiet lag eher so im Bereich chronische Erkrankungen. Wie es dazu kommt, auch unter anderem durch funktionale Hilflosigkeit zum Beispiel oder Probleme mit der Selbststeuerung. Und das kann man auch gegenüberstellen, Mechanismen der Fremd- und der Selbststeuerung, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Und Theorien, mit denen ich mich dazu beschäftige, die lassen sich eben auch auf den gesellschaftlichen Bereich der kollektiven Willensbildung, sag ich mal, übertragen. Und anhand dessen habe ich gewisse Systemkritik entwickelt und aber auch Ansätze, wie man eine freie und gewissenhafte Entscheidungsfindung in einem Kollektiv bewerkstelligen kann. Also es geht speziell um die Entwicklung hierarchie- und herrschaftsfreie Konvergenzverfahren. Und das ist jetzt vielleicht noch, alles klingt dann noch ein bisschen nach Fremdwort, aber da kann ich auch gerne mal was dazu sagen. Genau, und funktionaler Faschismus, viel kurz als Begriff, das ist im Grunde genommen der Counterpart zur funktionalen Hilflosigkeit, also der Außerkraftsetzung der Willenskraft oder der Willenseffizienz durch bestimmte auch Umweltbedingungen, in denen wir sind. Und es geht um die Urteilsfähigkeit, die unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt sein kann. Und nach meiner Analyse sind die vor allen Dingen auch in unserem aktuellen Herrschaftssystem stark anwesend. Ja. Danke, Jano. Und der Oliver. Ja, hi Leute, ich bin Oliver. Ich bin Mitglied und Koordinator der AG Meinungsfindungstool und ich arbeite in dieser AG seit 3 Jahren schon mit. Thema dieser AG ist, dass ein Diskussionssystem entwickelt wird. Mehr dazu werdet ihr gleich hören. Supi und Herr Ibo. Ja, guten Abend. Ich stand vor 2 Jahren in Athen vor einem komischen Stein mit Schlitzen. Da wurde etwas erklärt, was ich nicht verstanden habe. Dann habe ich nachgelesen und fiel dann eigentlich in Literatur über die attische Demokratie rein und habe mich so fast eigentlich besoffen. Ich bin nicht der Einzige, Hannah Arendt ging es ähnlich. Und stellte fest, dass man Demokratie auch völlig anders verstehen kann, als das normalerweise hierzulande verstanden wird. Ich bin Volks- und Betriebswirt und war so im größten Teil meines Berufslebens in Unis und in Entwicklungsprojekten in Lateinamerika. Supi, danke Ivo. Das wird ja ein spannender Abend. Wir haben versucht, den im Vorfeld ein bisschen zu gliedern und so ein paar Sätze als Grillanzünder für eine Diskussion vorab schon zu verteilen, damit die Teilnehmer sich irgendwie vernünftig vorbereiten können und damit wir da ein gutes Niveau reinkriegen. Und das Erste, mit dem ich einleiten möchte, wäre die Frage Mythos Basisdemokratie. Wo steht eigentlich, dass die Piraten basisdemokratisch organisiert sind? Und wenn ich mit ganz alten Piraten, also Gründungsmitgliedern oder sowas spreche, dann sprechen die lieber von Mitmachpartei. Und Basisdemokratie kommt da eigentlich nicht vor. Einer, der auch von Anfang dabei war, sagte sogar mal, das mit den Parteitagen war ja nie so gedacht, dass da hunderte von Leuten zusammenkommen. Aber wie sie noch ein paar Dutzend waren, da haben sie halt gedacht, das wäre eine gute Idee, sich ab und zu mal irgendwie physisch zu treffen, um einfach auch mal ein Trinken gehen zu können. Und was wir auf Parteitagen erleben, ist ja, das steht ja auch in dem Text hier vom Carsten, sind ja oftmals spärlich vorbereitete Piraten, die mit vielen Hürden dahin kommen und vielleicht manchmal auch die Kandidaten, die da gewählt werden, zum ersten Mal sehen. Und deswegen würde ich jetzt mal die Frage in die Runde werfen, wie seht ihr das eigentlich? Sind die Piraten basisdemokratisch? Was bedeutet das genau und warum sollten sie das sein? Mal gucken, wer zuerst was sagt. Ja, soll ich was sagen, Ivo? Ja, hau rein. Also es wäre relativ kurz, wenn ich dich fragen würde, was du zum Leben, dann würdest du mir eine ganze Liste von Sachen sagen. Also wahrscheinlich würdest du Luft vergessen. Das heißt, über das Selbstverständliche spricht man nicht. Deswegen ist auch in den ursprünglichen Papieren der Piratenpartei nirgendwo von Basisdemokratie die Rede. Das war selbstverständlich. Die Piraten entstanden irgendwie aus der Idee, dass das Erfolgsprinzip, was sie im Internet gemacht und erlebt und geschaffen haben, dass das irgendwie auf die Realgesellschaft übertragen werden kann, sodass sie das Basisdemokratische, wie es im Internet besteht, für sie eigentlich ganz selbstverständlich war und gar nicht ausformuliert werden brauchte. Das war es erstmal. Andere Meinungen? Ja, dann trete ich mal hervor. Ich muss sagen, diese Frage finde ich sehr müßig, weil ich eher an den darauf aufbauenden Fragen interessiert bin, denn diese Frage, steht die Piratenpartei für Basisdemokratie? Das ist selbsterklärend. Es gibt, ihr kennt unser Programm, wir sind mit endlichen Punkten derartig aufgestellt. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass die Piraten auf der ganzen Welt verteilt, beispielsweise Australien, Italien oder Island, alle auf Demokratie 2.0 setzen, also zusehen, dass sie mit den Mitteln des Internets Basisdemokratie durchsetzen. Und es ist offensichtlich und man muss auch sich mal vor Augen halten, wie viele von uns, die sich jetzt hier eingefunden haben, nur deshalb zu den Piraten gekommen sind, weil sie den Eindruck hatten, hey, die bringen mal frischen Wind rein, die machen mal das richtig mit der Demokratie und nicht so eine komische Lobbykratur oder dergleichen. Und ein Kernthemenbereich der Piraten von dreien insgesamt ist mehr Demokratie. Ich sage jetzt gar nicht Basisdemokratie, ich sage nur mehr Demokratie. Aber ich knüpfe da mal die Frage an, wie will man denn mehr Demokratie hinbekommen, ohne dass man sich auf Basisdemokratie zubewegt? Wir wissen ja, dass Demokratie die Herrschaft der Bevölkerung heißt und wir kennen auch die Missstände, was das angeht und von daher kann, wie auch immer geartet, ja nur die Reise in dem Sinne in Richtung Basisdemokratie gehen. Gut, die Rückfrage machen wir nachher. Was hat denn der Carsten dazu zu sagen? Also wenn man, also Basisdemokratie ist jetzt ist kein eindeutig definierter Begriff. Wenn man unter Basisdemokratie jetzt einfach versteht, dass irgendwie alle mitmachen können und dass im Gegensatz zu anderen Parteien irgendwie das in Anführungszeichen einfache Mitglied mehr Rechte hat und irgendwie mehr Möglichkeiten, die Parteilinie oder Entscheidung zu beeinflussen, dann ist die Partei, die Piratenpartei ganz offensichtlich basisdemokratisch. Und wenn man das jetzt vielleicht aber ein bisschen ausdifferenziert und zum Beispiel, ich würde unterscheiden zwischen, die Piratenpartei ist nicht unbedingt basisdemokratisch, weil beispielsweise ganz viele Entscheidungen getroffen werden, ohne dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, gefragt werden müssen, beispielsweise, dass irgendwie es ständig Abstimmungen gibt. Und die gewählten Repräsentanten sind auch nicht so einfach, also wie jetzt beispielsweise in einem Rätemodell, nicht so einfach abrufbar. Deswegen würde ich sagen, die Piratenpartei ist partizipativ, was ja auch gerade sehr gut bei diesen Parteitagen rauskommt. Also jeder kann mitmachen. Und wenn er irgendwie es schafft, irgendwie die Zeit aufbringt und so weiter. Aber es muss nicht jeder mitmachen. Und die Parteiführung beispielsweise muss auch nicht jeden fragen. Aber jeder kann sich eben einbringen, was ja auch schon ein Unterschied ist zu anderen Parteien. Genau. Janu. Kann man da eigentlich auch so mit mir reden jetzt? Ja, ich würde um Ausschalten des Mikrofons bitten. Und Wolfgang. Ja, gut. Also. Ich denke schon, dass das ein... Moment, ich wollte um Ausschalten des Mikrofons bitten, um gerade ansagen zu können. Wir machen das dann so, dass Wortmeldungen im Chat kommen, sodass man das ein bisschen timen kann, dass die Teilnehmer an einem Podium, dass die reden können und wenn wir dort einen Abschnitt haben, dann nehme ich die entsprechenden Wortmeldungen aus dem Chat dran. Ist das okay? Okay. Supi. Gut, dann erstmal Jano fertig. Okay. Ja, zu der Frage, sind die Piraten basisdemokratisch? Ich denke, dass der Ursprungs- oder zumindest die Intuition eine basisdemokratisch ist, also die Partei zu gründen. Man entwickelt aber dann mit im Laufe der Zeit sozusagen zunehmend genauere Vorstellungen und gemeinsame Visionen, wo es hingehen kann. Ich glaube, da sind wir auch immer noch dabei. Was bedeutet Basisdemokratie? Das bedeutet für mich, dass die Willensbildung von unten, von der Basis ausgeht. Demgegenüber steht sozusagen eine Top-Down-Willensbildung. Das heißt, mal plakativ gesprochen, die Willensbildung erfolgt in Hinterzimmern von irgendwelchen europäischen Technokraten. Diese werden dann an das Europäische Parlament weitergegeben und werden dort eigentlich lediglich nur noch scheinlegitimisiert. Und eine Willensbildung setzt voraus, dass vorher unvoreingenommenes Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten stattgefunden hat. Also es bedarf dazu einer freien und gewissenhaften Entscheidungsbildung. Was ist eine freie Entscheidungsbildung? Ich möchte mal ein Beispiel bringen und jetzt auch gleich gegenüberstellen verschiedene Möglichkeiten, Meinungen zu erheben. Man kann Meinungen zum Beispiel erheben mittels einer Nominalskala Ja oder Nein. Zum Beispiel, man kann aber auch Meinungen erheben, indem ich zum Beispiel die Qualität eines Lösungsvorschlages auf einer abgestuften Skala angeben lasse. Damit habe ich viel mehr Informationen, erstens über die Optimierungsnotwendigkeit von Vorschlägen. Wenn ich das dann noch kombiniere oder gegenüberstelle zum Status Quo, habe ich auch gleich noch sozusagen konkrete Zahlen in Bezug auf die Verbesserung sozusagen zum Status Quo durch den Lösungsvorschlag oder die vermeintliche, weil es geht ja hier erst mal um Schätzungen. Und was sozusagen keiner freien Willensbildung entspricht, ist, wenn eine Entscheidungsbildung intransparent abläuft nach dem Mehrheitsprinzip, wenn sozusagen die vorhergehende Abwägen in Graustufen und Wahrscheinlichkeiten, also wie entspricht das unseren Werten oder wie wahrscheinlich ist der Erfolg, dass wir uns zum Ziel kommen beispielsweise mit dieser Lösung, das kann man am besten in Graustufen ausdrücken. Wenn man diese ihr müsst euch jetzt vorstellen, es gibt da jeder hat ja von uns dann einen Vorstellungsraum, Raum, in dem er sozusagen gewissermaßen Simulationen hat und dann auf Basis dieser Simulationen und des Abwägens dann mehr oder weniger sagt, ja, der Vorschlag ist mehr oder weniger gut. Wenn ich jetzt aber gezwungen werde, zu einem bestimmten Zeitpunkt meinen Abwägen in ein Schwarz-Weiß-Schema zu pressen, hat das nichts mehr mit der realen Abbildung der Meinung oder des Bürgerwillens zu tun, sondern ich messe damit, wie gut die Manipulation funktioniert hat von oben. Also insofern Scheinlegitimisierung. Mit diesem Problem haben wir es aktuell immer noch zu tun. So, die Sprechpause, Dankeschön. Entschuldigung, das ist mal diese Don't. Ja, das habe ich leider nicht abgestellt, sorry. Ich war noch nicht ganz fertig, aber. Moment, also zwei Bemerkungen. Das erste ist, bitte alle abschalten und Telefone aus, ansonsten kriegen wir das alle mit, das ist nicht so gut. Das zweite ist, das war unglaublich schwer zu verfolgen, Jano, ich kann jetzt nicht sagen, was du gemeint hast. Kriegen wir das irgendwie in kleineren Häppchen noch hin? Vielleicht der erste Punkt, da hat es gesagt, Piraten sind irgendwie in natürlicher Weise basisdemokratisch gestartet und entwickeln sich jetzt aber irgendwie weiter. Dass Basisdemokratie irgendwie verstanden wird als Willensbildung von unten und nicht in Hinterzimmern mit nachträglicher Legitimierung, ist auch klar. Aber was war da danach? Es tut mir leid, ich muss da in Zukunft noch diese Töne abstellen. Das habe ich leider noch nicht hingekriegt. Dann bitte, bitte an alle anderen. Trollen haben wir alle echt nicht nötig, ne? So, und Pat, bitte Mikrofon ausschalten. Okay, soll ich es nochmal versuchen? Ja, aber bitte langsamer, dass wir dir folgen können und vielleicht mal einen Punkt ausgreifen. Okay. Okay, wir waren stehen geblieben, das, was eine Top-Down-Willensbildung ist, die sozusagen scheindemokratisch ist. Wenn in geheimen Gremien sozusagen Sachen beschlossen werden, die dann ins Parlament weitergegeben werden, ins Europäische und dort eigentlich nur noch scheinlegitimisiert werden. Eine Willensbildung ist zum Beispiel, findet zum Beispiel auch nicht statt, wenn die Leute, die dann Entscheidungen treffen oder dann gar nicht über die Entscheidung zum Beispiel informiert sind und eigentlich nur noch vorgegeben bekommen, wie sie zu entscheiden haben, also Fraktionszwang und solche Dinge. Das ist ja bei den Piraten zumindest etwas, wo man sich gegen auflehnt und so weiter. Also da gibt es viele sozusagen intuitive Entwicklungen bei den Piraten, wo man auch immer noch erkennen kann, dass das eigentliche Ziel eigentlich eine Demokratisierung ist. So, lass mich den Aspekt mal kurz auftreffen, den du eben gesagt hast, Top-Down-Entscheidungen. Siehst du bei den Piraten irgendwelche Tendenzen, dass Dinge, von denen man das Gefühl hätte, man sollte sie von unten entscheiden, dass die in dieser Weise von oben reingedrückt werden und dort dadurch ein Demokratiedefizit entsteht? Wir haben den Text vom Carsten gelesen, da gibt es andere Demokratiedefizite, aber haben wir so eines? Vielleicht weniger stark, wie das in etablierten Parteien der Fall ist, aber die Piraten etablieren sich ja sozusagen auch zunehmend, haben da jetzt weniger Erfolg. Vielleicht liegt es auch an der Diskrepanz sozusagen zu den eigentlichen Idealzielen. Da die Piraten sozusagen auch in dieses Herrschaftssystem sich zunehmend integrieren, laufen sie sozusagen Gefahr, auch dieser Scheindemokratie anheimzufallen. Okay, fragen wir mal den Politikwissenschaftler, der von außen drauf zugreift. Nimmst du so etwas wahr, Carsten? Also es war jetzt sehr viel auf einmal und da ist jetzt natürlich ein Ja oder Nein auch schwierig. Also es gibt in der Piratenpartei natürlich Machtstrukturen und das Problem von, also wenn man versucht, hierarchiefrei irgendwie sich zu organisieren, dann ist die Folge nicht, dass man eine hierarchiefreie Organisation hat, sondern dass es eben versteckte oder informelle Hierarchien gibt, die nicht legitimiert und wesentlich schwerer zu kontrollieren sind und die auch nicht abgewählt werden können beispielsweise. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Problemen der Piratenpartei, die für die ich jetzt aber natürlich auch keine Lösungsvorschläge habe. Ich würde aber an einer Stelle aus Janus' Vortrag gerne noch was zu sagen und einfach ein bisschen, wie sagt man, Bildungsarbeit machen. Fraktionszwang. Also abgesehen davon, dass es Fraktionszwang nicht gibt, weil man Abgeordnete nicht zwingen kann und der sozusagen korrekte Ausdruck dafür Fraktionsdisziplin ist, die Piratenfraktionen haben am Anfang gesagt, sowas machen wir überhaupt nicht und haben gedacht, Fraktionsdisziplin jetzt ist er weg. Den Abgeordneten. Ah, alles klar, bist wieder da. Der finstere Fraktionsvorsitzende möchte, weil er irgendwie die alle Macht an sich reißen will, bestimmt immer, was die Abgeordneten zu entscheiden haben. Und deswegen würden die Piraten sowas natürlich nicht machen. Und dann haben die Piraten im Parlament festgestellt, ah, in so einem Parlament gibt es ja doch eine ganze Menge zu tun und man muss sich ganz schön durch die Akten wühlen irgendwie. Und es gibt, wenn man irgendwie viele Anträge hat, kann man die als einzelner Abgeordneter niemals alle lesen und schon gar nicht, wenn man, so wie Jano richtig ausgeführt hat, irgendwie unter Entscheiden nicht nur versteht, ja oder nein, sondern sich eben auch intensiv damit beschäftigen und irgendwie abwägen und so weiter. So, das heißt, ich kann als Abgeordneter, wenn ich mich nicht ständig enthalten will, dann muss ich irgendwie sagen, okay, wir machen Arbeitsteilung in der Fraktion. Wir haben 10 Leute und 10 Anträge, jeder liest einen und sagt den anderen dann, was die abstimmen sollen dazu. Und da man sich ja kennt und da man irgendwie in einer Partei ist und dieselben Werte und dieselben Grundideen vertritt, sagt, ist es auch logisch, dass man sagt, naja, wenn mein Parteifreund hier sagt, ich soll zustimmen, dann stimme ich auch zu. Und es ist nicht immer der Partei, der Fraktionsvorsitzende, sondern es gibt eben einen, der für den jeweiligen Antrag verantwortlich ist und der entscheidet sozusagen, wie die Partei dazu steht. Und das haben die Piraten, zumindest in den Landtagen, in denen ich das überblicken kann, relativ schnell eingeführt. Und auch wenn es da jetzt nicht so ist, dass die sozusagen gezwungen sind, ist es trotzdem so, dass sie meistens einheitlich abstimmen, einfach weil es sozusagen die Logik des Parlamentarismus eben ist. Und das ist auch einer der Punkte, wo sozusagen dieses ganz ursprüngliche Ideal von, oh, wir machen das jetzt basisdemokratischer und es gibt keinen Fraktionszwang und so weiter, wo das einfach mit der Realität nicht zusammengepasst hat. Okay, jetzt haben wir hier vom Podium ganz, ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, die Basisdemokratie bei den Piraten ist so selbstverständlich, dass man darüber überhaupt nicht reden muss und vielleicht sogar ein bisschen ungehalten sind, dass man über diese Frage stellen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch eine ganze Reihe von Leuten da draußen, was man auch in den Kommentaren von diesem Flaschenpostartikel gesehen hat, die finden das gar nicht gut. Wer würde denn eine solche Position mal einnehmen und vielleicht das eine oder andere Argument dafür vortragen, vielleicht aus dem Publikum? Ja gut, dann würde ich etwas sagen. Ich habe das hier schon auch an dieser Flaschenpost deutlich gemacht. Also einmal halte ich es für problematisch, dass man in den Statuten in der Partei nicht den Begriff Basisdemokratie drin hat. Also ich kenne das, die Linke und auch verschiedene andere. Sie reden zwar immer von der Basisdemokratie, aber keine dieser Parteien, weil es eben schick ist, weil es eben momentan modern ist. Aber eine wirkliche Diskussion über was jetzt hier stattfindet, was Basisdemokratie eigentlich ist und wie kann ich es denn eigentlich umsetzen, das findet dort nicht statt, sondern wir haben eben dort die typische Aufbau einer entsprechenden Parteien, ich nenne es erstmal bürgerlichen Parteien, in denen Berufspolitiker ihre Hierarchien bauen, ihre Netzwerke bauen und im Grunde der Rest der Partei im Grunde ein Wahlverein ist. Das haben wir bei der SPD so, das haben wir im Wesentlichen noch mittlerweile bei den Linken so. Die Grünen haben zwar noch in etwa den Charme der Basisdemokratie, die machen es dann aber ganz geschickt, indem sie sich die Basis vorher zurechtstutzen und zurechtschneiden und dann sagen, jetzt haben wir einen basisdemokratischen Beschluss gefasst, was dann auch wiederum zu der Unzufriedenheit im Wesentlichen führt. Ein weiterer Punkt, den ich auch angesprochen habe, wäre, wir haben das bei Attac so, und das hat sich dort sehr gut bewährt, ist die Möglichkeit, in mehreren Farben, das wurde eben auch schon mal angesprochen, in mehreren Farben sich zu entscheiden. Bei Attac ist es so, erst dann, wenn die Farben nach hell gehen und wenn nicht weniger als 20% die Vetofarbe rot hat, erst dann haben wir einen Konsens beschlossen. Und wenn das nicht möglich ist, wird eine Konsenskommission eingeführt. Hier wäre vielleicht auch interessant, sich überhaupt mit diesem Gedanken des Konsens und der Konsensprozesse bei Entscheidungsbefindungen das auch mal zu diskutieren oder das auch mal näher zu untersuchen. Okay. Danke, Wolfgang. Wir haben 3 Wortmeldungen im Pad. Die würde ich jetzt gerne zu Wort kommen lassen, dann gehen wir wieder ins Podium zurück. Wolf. Ja, schönen guten Abend. Ich wollte mal gegen diese Basisdemokratie argumentieren und sagen, warum sie nach meiner Auffassung zumindest in einem Fachgebiet völlig versagt. Das ist die Gesundheitspolitik. Bei den meisten Piraten fehlt es für komplizierte Politikfelder einer Masse an Faktenwissen. Und nur kleine Spezialistengruppen haben das Wissen. Es gibt hervorragende Spezialisten für verschiedene Gruppen oder verschiedene Themen, aber eben nicht für alle Themen. Und das Wahlprogramm deckt mittlerweile viele Themen ab, für die die Masse schlicht über zu wenig Wissen verfügt, um qualifiziert drüber reden, debattieren oder auch entscheiden zu können. Und der Wissenserwerb braucht Zeit und die Geschwindigkeit der hochkomplexen Themen und des Netzes ist dafür einfach zu hoch. Also die Zeit, das Wissen zu erwerben, die steht nicht zur Verfügung, weil der Entscheidungsdruck zunimmt, wenn man wirklich Einfluss nehmen will und eine Geschwindigkeit voraussetzt, die dem entgegensteht. Expertenwissen heißt aus meiner Sicht nicht unbedingt Hinterzimmerpolitik. Das wird immer so als Gegenpol aufgebaut. Entweder Basisdemokratie oder Lobbyistengruppen machen finstere Sachen im Hinterzimmer. Das ist meines Erachtens nicht so. Viele Experten würden die Sachen gerne öffentlich machen, scheuen aber die permanente Fehlinterpretation durch böswilliges Nichtwissen. Und das ist in der Piratenpartei nicht unbedingt selten. Außerdem ist die Kompromissbereitschaft anscheinend je jünger, je geringer. Und fehlende Kompromissbereitschaft oder sehr geringe Kompromissbereitschaft führt in komplexen Fragen zu Politikunfähigkeit, weil man nachher einfach nicht mehr entscheiden kann. Es können nicht 100 Leute mit 100 verschiedenen Auffassungen alle recht bekommen. Danke dir, Wiegbold. Nicht länger als Wolf, bitte. Nein, mache ich auch nicht. Also ich möchte mal ganz zurück bis zu der schwedischen Piratpartei. Also das es ging eigentlich darum, dass die Intellectual Property zu Monopolen, nicht funktionellen Märkten und einer Unterdrückung von demokratischen Werten führt, genauso wie eine Behinderung von kulturellem Ausdruck und Innovation. Ja, die Vorratsdatenspeicherung des Weiteren führt auch zu also beschränkten Freiheiten und einem Abbruch sozusagen der gesetzlichen Regelungen, ja. Und daraufhin hat die schwedische Piratenpartei damals eine Korrektur dieser Fehler gefordert, beziehungsweise sie sagte, die Korrektur dieser Fehler ist, Gerechtigkeit zu definieren, Freiheit und Demokratie für alle Bürger. Ja, daraus resultiert meiner Meinung nach nicht unbedingt eine Basisdemokratie der Piratenpartei, sondern ein Recht der Bürger auf Demokratie. Das bedeutet ein Staatswesen, ja, das nach demokratischen Grundprinzipien praktisch funktioniert. Und deshalb wollen sie eben auch diese, oder wollten sie damals auch diese grundlegenden Werte von Freiheit und Demokratie wieder in den Fokus von Politik nehmen. Ja, daraus resultiert meiner Meinung nach nicht zwingend eine Basisdemokratie, wo jeder mit, also jeder an allem beteiligt sein muss. Ja, aber es geht darum, dass die demokratischen Grundprinzipien auch der Willensbildung in der parlamentarischen etc. gut funktioniert im Sinne eben der bestehenden Gesetze und Rechte. Also das bedeutet Grundgesetzen in unserem Fall. Und deshalb denke ich jetzt nicht, dass daraus zwingend eine Basisdemokratie abzuleiten ist, sondern wir müssen eher wieder dahin gehen zu sagen, okay, wir nehmen den Bürger ins Visier und oder in den Kernbezug unserer Politik und wollen für diesen einen demokratischen Staat gestalten. Ja, ob das jetzt, okay, jetzt breche ich mal ab. Wie gesagt, die Kernintention war nicht zwingend eine basisdemokratische, sondern es ging um Rechte, um Freiheitsrechte, Rechte auf Gerechtigkeit und vor allem das Recht auf Demokratie. Ja, damit möchte ich jetzt mal beenden. Ich verlinke das mal. Danke dir. Cedi. Cedi überlegt sich das noch. Andreas. Herr Bestenfalls. Hast du von mir eine Wortmeldung gesehen? Hallo. Ja, steht im Pad. Das war ich nicht. Ja, dann war das der Troll, der schon die ganze Zeit treibt, der auch die gelbe Farbe hat. Okay, also Andreas, du wurdest zu Wort gemeldet. Aber Björn. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen überrollt, weil tatsächlich Wiegbold schon einiges von dem gesagt hat, was ich selber sagen wollte. Da schließe ich dann nur ein ganz kurzes Statement an. Dass dieser Hang zur Basisdemokratie halt eben auch eine das Produkt einer Legendenbildung innerhalb der Partei ist. Die Idee war tatsächlich eher diese partizipative Möglichkeit, dass eben die Hierarchien relativ flach bleiben, dass halt eben keine Politprofi-Prominenz sich entwickelt, die halt dann sich von der Basis abgekoppelt frei bewegen kann, aber halt eine Basisdemokratie ist, wie es halt gemeinhin angesehen wird, einfach zu schwerfällig, wie es ja eben schon genannt wurde. Teilweise. Es geht halt darum, da auch ein Mittelding zu entwickeln, was in der Praxis funktioniert. Dass es halt sowohl die partizipativen Möglichkeiten erlaubt, aber halt eben auch die politischen Notwendigkeiten, die halt in der Parteienpolitik halt derzeit notwendig sind, dass es denen entspricht. Björn, soweit ich es verstanden habe, du bist Gründungsmitglied. Ne? Du kannst es also aus der ganz, ganz alten Perspektive sagen. Ja, ich könnte sogar mal das Gründungsprotokoll mal raussuchen. Da steht nämlich mit Basisdemokratie, glaube ich, exakt kein Wort drin, wenn ich mich richtig erinnere. Dann nutze ich die Gelegenheit. Allerdings muss ich da zuschreiben, nicht alles nur weil wir halt das nicht hatten, heißt das nicht, dass es jetzt irgendwie sich nicht entwickelt haben kann, nicht interessant sein kann und nicht gut ist. Also das will ich jetzt mal unterstreichen. Lass mich mal hier direkt nachfragen, weil der Ivo hat gesagt, er interpretiert das so, dass diese basisdemokratische Idee so tief sozusagen in dem piratigen Gedankengut enthalten ist, dass es so trivial ist, dass man es gar nicht aufschreiben muss. Siehst du das auch so? Also ich entnehme deinen Worten, dass das nicht ganz so ist. Ah nee, es ist ein interessanter Gedanke, also es ist ein interessantes Argument, weil tatsächlich, so wie wir die Partei ja damals aufgebaut haben, waren wir ja zuerst in so einem Forum mit dem kleinen Wiki im Hintergrund und in dem Forum haben wir halt, sag ich mal, alle gleichberechtigt gearbeitet und haben uns dann von unserer Sicht aus teilweise überraschend vielen Pappnasen dann halt in Berlin getroffen und haben das Ganze halt ausgearbeitet und das war halt ein Niveau, ein Level, alle durften und alle wollten auch. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Argument, was wovon du eben gesprochen hast, tatsächlich ein gutes Argument ist. Ja, so kann ich es mir vorstellen. Aber es hat einfach nicht der Realität standgehalten, die dann auf uns zugerollt ist in den folgenden Jahren. Als wir dann immer mehr wurden, war es nicht mehr möglich, auf der Basis zusammenzuarbeiten, wie wir es vorher gekannt haben. Und ich denke, dass das, ja, wenn ich es mir so zurückerinnere, ja, so könnte man das tatsächlich nennen, dass das so selbstverständlich war. Und deswegen, für mich hat sich deswegen dann das in dieser Partizipationsmöglichkeit wiederentdeckt. Vielleicht bei anderen mehr in dieser Basisdemokratie, weil ich glaube, dass wir alle auch noch nicht so richtig sattelfest sind, was die Begriffe angeht. Genau, lass mich mal auf eine Äußerung vom Slash von vorhin zurückkommen. Oliver, du hast gesagt, ich wünsche mir da einfach mehr Demokratie, aber was hast du damit eigentlich genau gemeint? Denn welcher Aspekt von Demokratie fehlt dir? Jeder darf ja zum Parteitag hingehen und mitentscheiden. Also wir haben eine gute Grundausrichtung. Wir reden ja auch sehr gerne an Infoständen und sonst wo darüber, aber es kommt nicht so richtig in der Praxis an, weil wir leider nur immer von mehr Demokratie reden, aber nicht begreifen, dass jeder Einzelne von uns aufstehen muss und daran arbeiten muss, dass die Taten auch den Worten gerecht werden. Und so kommt es, dass wir zwar Parteitage haben, wo jeder hin kann und auch Anträge stellen kann und jeder ins Mikro kann, aber da eine Reihe von Grundproblemen von gemeinsamen Willensbildungsprozessen auftreten. Und die führen dazu, dass wir dann de facto gar nicht mal mehr Demokratie haben. Wir haben noch nicht mal damit so viel Demokratie wie die anderen Parteien. Also um das mal so zu verorten, ganz anschaulich, die Piraten glauben, dass sie Demokratie 2.0 haben und damit total überlegen sind gegenüber dieser verpönten Demokratie 1.0 mit Delegiertensystemen und all sowas. Aber de facto haben sie eigentlich eher eine Demokratie 0.8. Das begreifen sie aber noch nicht so richtig. Weil man ja so vom Gefühl her, dass man irgendwie alles machen kann, immer so dass den Eindruck hat, hey, das ist ja total basisdemokratisch oder total viel demokratischer als so ein Delegiertensystem. Und man könnte da jetzt auf unterschiedliche konkrete Grundprobleme eingehen, aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Also von daher lasse ich erstmal Raum, wie ihr das aufnehmt. Bei Bedarf könnte ich gerne da einige Dinge nennen, weshalb das bei uns demokratisch irgendwie von und hinten nicht hinhaut. Guter Punkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Janu? Ich denke, wir sind im Grunde genommen mittendrin in einem Zeiten- oder Paradigmenwandel. Dieser Paradigmenwandel ist ein Paradigmenwandel vom paternalistischen, von der paternalistischen Politiker-Bürgerbeziehung hin zu einer partizipatorischen Politiker-Bürgerbeziehung. Und die Ziele im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder überhaupt, sag ich mal, unsere Geschichte waren ja immer so Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Wenn man sich dann tatsächlich mal, sag ich mal, radikal humanistisch überlegt, wie man sowas erreichen kann, wie eigentlich quasi unser demokratisches Versuchsdesign aufgebaut sein müsste, damit wir sowas haben, dann kommen wir eigentlich automatisch zu einer Basisdemokratie. Das heißt, wenn ich in einer Demokratie sich an den Menschen orientiert, ja, und sozusagen subjektorientiert vorgeht, ja, dann brauche ich eine ganz andere Beteiligungskultur. Und mittlerweile befinden wir uns immer noch in so einem Kompromiss. Und die Piraten sollten sich überlegen, ob sie den Kompromiss wollen, ja. Und es ist hier für mich also nicht mal unbedingt die Frage Demokratie oder Basisdemokratie, denn eine echte Demokratie, wo eben die Grundrechte, die Menschenwürde und sowas offensichtlich in Blick genommen werden, ist eine Basisdemokratie. Also vom philosophischen Standpunkt kommt man da immer wieder drauf, dass das Ziel, das ist ein Idealziel, die Beteiligung aller. Es gilt sich zu überlegen, wie man das schafft sozusagen und nicht, wie man es verhindert. Ist das ein Idealziel? Der Wolf hatte da vorhin eine andere Theorie. Ist denn jeder, der, also du sagst jetzt jeder, alle sollen sich beteiligen, ist das eine gute Idee? Wollen das überhaupt alle und können das überhaupt alle? Wird es dadurch besser, wenn jeder mitredet? Möchte ich kurz nochmal einhaken, Entschuldigung, darf ich kurz nochmal dazu was sagen? Wir sind momentan auf dem Stand, dass wir sozusagen, dass auch noch nicht alle informiert sind über die Möglichkeiten, die wir haben, im Sinne von wissenschaftlichen Methoden oder überhaupt Erhebungsmethoden, Kombinationen von qualitativen und quantitativen Umfragen oder Workshops, um eine Konvergenz in der Willensbildung transparent von unten abzubilden. Wir können das schon, wir haben die Methoden dazu, sind da und erforscht und man kann im Grunde genommen auch schon nach dem vierten Semester Psychologiestudium nachweisen, dass hier mit den aktuellen Wahlen nicht der Wille gemessen wird, sondern wie gut die Manipulation funktioniert hat. Da braucht man eigentlich auch gar nicht lange, wenn man sich als experimenteller Forscher mal wirklich Gedanken macht über das, was hier abläuft. Und also grundsätzlich sollten wir kritisch bleiben und die Augen offen halten, denn wo wir ständig manipulierbar sind, ist sozusagen unsere Standpunktbildung. Ob unsere Standpunktbildung flach oder intensiv mit der Verknüpfung unserer eigenen inneren Werte und Bedürfnisse abläuft oder eben flach per Konditionierung und Feindbilder, ist ein entscheidender Unterschied und das macht auch, daran erkennt man auch, welchem Paradigma eine Person angehört zum Beispiel. Eine Antwort auf die Frage habe ich jetzt gerade nicht gehört, aber ich glaube, der Ivo hat eine. Ja, ich wollte was einwerfen. Wenn du fragst, wollen wir das überhaupt, dann kann man spekulieren. Wir haben auch das Beispiel der attischen Demokratie. Zumindest 150 Jahre hat das geklappt. Wenn die Leute über Schiffsbau geredet haben, haben wir nur die Schiffsbauer geredet, nur die Experten und alle waren einverstanden. Und dann möchte ich erinnern, dass wir dass die Wahlbeteiligung an Bundestagswahlen so ungefähr ab 1970 rapide runterging von 90%, ich glaube im Moment auf 70%, dass gleichzeitig aber die Einkommenspolarisierung in diesem Land und in anderen Ländern auch entsprechend hochging. Das heißt, unser Parlament ist im Moment überhaupt gar nicht mehr repräsentativ. Es stellt gar keinen Durchschnitt der Bevölkerung mehr dar. Was möglicherweise vor 1970 noch ging an Demokratie, ist jetzt, wo wir eine sehr stark polarisierte Gesellschaft haben, nicht mehr möglich. Wir müssen den anderen Leuten die Möglichkeit geben, mitzureden. Insofern ist es kein Ideal, sondern eine Notwendigkeit, wenn wir überhaupt noch Demokratie haben wollen. Danke dir. Jetzt würde ich den Carsten mal bitten, seine Antwort auf die Frage zu geben. Und dann würde ich dich, Ivo, aber nochmal bitten, kannst du uns danach in 2 Minuten nochmal die Grundfesten, die Grundprinzipien der attischen Demokratie erklären, weil du beziehst dich sehr oft darauf und das weiß vielleicht nicht jeder, der dazuhört, was du genau meinst. Aber zuerst Carsten. Sklaverei und Frauen hatten nichts zu sagen, fällt mir dazu ein. Die Frage, ob es ein besseres Ergebnis gibt, wenn alle mitmachen, lässt sich nicht beantworten oder ist sozusagen schon falsch gestellt, weil die Demokratie oder das Prinzip der Demokratie ist ja, dass es keine richtige Antwort gibt. Wenn es eine richtige Antwort gäbe, dann könnte ich einen König einsetzen oder einen Expertenrat oder was auch immer, der diese richtige Antwort findet. Übrigens, Seitenbemerkung, ein Fehler, den die Piraten oft machen, zu glauben, es gäbe bei politischen Problemen eine richtige Antwort und irgendwie die anderen Parteien würden die nur nicht finden. Aber gut. Und wenn ich also akzeptiere, dass es keine richtige Antwort gibt, sondern dass sozusagen Demokratie heißt, okay, die Mehrheit entscheidet, was wir machen, die Mehrheit, die hat nicht unbedingt recht oder das ist nicht richtig, aber das ist sozusagen das beste Prinzip, was wir haben, dass eben die Mehrheit entscheidet, was passiert. Dann kann ich auch nicht sagen, es wird besser oder schlechter, wenn mehr oder weniger Leute mitmachen oder wenn die Leute mehr oder weniger informiert sind. Deswegen glaube ich, die Frage ist sozusagen so nicht beantwortbar. Was aber natürlich, erstmal ist es überhaupt nicht meine Aufgabe zu sagen, ob die Piratenpartei jetzt mehr oder weniger Basisdemokratie oder diese oder jene Reform machen sollte. Also das ist natürlich eine Sache, die die Partei oder also ihr, alle Mitglieder für sich selber klären müssen und miteinander klären müssen. Aber natürlich kann man von außen gucken, ein paar Sachen sehen und sozusagen dann bemerken. Und das, was Wolf gesagt hat, ist natürlich ein großes Problem, wenn auf dem Parteitag Menschen sind, denen das Faktenwissen fehlt, dann führt es nicht dazu, dass es mehr Demokratie gibt, sondern dass es weniger Demokratie gibt. Weil natürlich Menschen, die kein entsprechendes Faktenwissen haben, viel leichter beeinflussbar sind durch den prominenten Vorsitzenden, durch irgendwie eine gute Rednerin und so weiter. Während Delegierte, die sich auf dem Parteitag besser vorbereiten und die irgendwie von ihrer Ortsgruppe vorher gesagt bekommen, okay, pass auf, wir sind für diesen oder gegen jenen Antrag und so weiter, dann ist sozusagen die Kontrolle der Parteiführung durch ein Delegiertensystem wesentlich größer, als wenn da so eine große Masse an nur mittelmäßig vorbereiteten Mitgliedern sitzt. Und das Zweite ist natürlich, dass Berufspolitiker, die irgendwie den ganzen Tag sich mit den entsprechenden Inhalten beschäftigen und dazu noch Referentinnen haben, die ihnen irgendwie Vorlagen geben und Sachen recherchieren können, dass deren Wissensvorsprung enorm ist und von Tag zu Tag wächst. Und es ist ja auch den Piraten dann beispielsweise in Berlin aufgefallen, dass es irgendwie über Liquid Feedback, am Anfang hieß es noch, bitte liebe Basis, packt uns, also gebt uns möglichst viel mit, und die Politiker, die auch noch, also die Abgeordneten, die auch noch keine Ahnung hatten, haben das beachtet. Und ein Jahr später hieß es dann, ja, gebt uns Anträge ins Liquid Feedback, aber achtet bitte auf Qualität, wir nehmen ja auch nicht alles. Aber das ist doch der Punkt. Das ist eigentlich, wir sind uns einig, dass unser jetziges Demokratiesystem nicht so das Wahre ist. Aber was ich da nicht so toll finde, ist, wenn man da dann in alten Schäben denkt. Ich meine, man kann doch einfach mal alte Strukturen aufbrechen und die Dinge grundlegend neu denken. Und in dem Sinne, da wäre es angemessen, dass man sich einfach mal, dass man diese Grundprobleme, die du jetzt auch teilweise angesprochen hast, weshalb unser momentanes Demokratiesystem nicht so toll ist, dass man die mal als Aufgabenfeld begreift. Das ist ein Problem. Das muss gelöst werden. Da müssen sich Leute zusammenfinden, sich hinsetzen und eine Lösung für dieses Problem finden. Du solltest aber auch deine Töne ausschalten. Ivo, du hast gesagt, das haben die in Athen gemacht und das hat gut funktioniert, weil da nicht jeder bei Zeugs mitgeredet hat, wovon er keine Ahnung hatte. Erklär uns nochmal, wie das funktioniert hat damals und warum das gut geklappt hat. Und das Pad, das geben wir, glaube ich, auf. Ja. Also alles, was ich sage, ist unzureichend und könnte in dem Buch von Bleiken nachgelesen werden. Den Anstoß gab eigentlich eine Bürgerkriegssituation, weil die Reichen und die pachtenden Bauern sozusagen auseinanderfielen und sich beide in die Köpfe einschlugen. Und dann in Solon kam und sagt, wir haben doch was Einsames, wir sind alle Athener, und die ersten Schritte machte. Von den ersten Schritten bis zur vollen Demokratie hat es lange gedauert. Und die wollten auch, und das eigentlich wollte auch niemand Demokratie, sondern die Grundsache war, wer im Krieg den Kopf hinhält, kann auch mitbestimmen. Und da aufgrund der Waffentechnik erstmal die Heloten, nicht nur die Adligen kämpfen, die Bürger, nicht nur die Adligen kämpfen, und später über die Marine auch die Armen, die auf den Ruderbänken saßen, mitbestimmen, kam es sozusagen über diese technische Schiene zu einer allgemeinen Demokratie. Jeder, der kämpft, darf und alle männlichen Bürger dürfen mitbestimmen. Und dann fand man heraus, dass Demokratie nicht nur heißt, regiert werden, möglichst demokratisch, sondern auch mitregieren, und hat deswegen und fand heraus, dass eigentlich Parteien in der Demokratie schlecht sind. Wenn die Interessen der Fischer an der Küste und die Interessen der Bauern im Inneren und die Interessen der Städter im Parlament zusammen, also in der Volksversammlung zusammentreten, dann schlagen die sich nur und führen zu keinem Ergebnis. Deswegen hat man das Ganze so organisiert, dass diese Interessen sich auf der unteren Ebene zusammentrafen, auf der oberen Ebene aber homogene Stämme waren. Parteien wurden also nicht zugelassen. Und dann hat man gesagt, wenn jeder mitregieren will, dann muss jeder die Chance haben. Insofern wurden also ungefähr 6.000 Ämter ausgelost. Und zwar aus diesen homogenen Stämmen. Und dieses System hat so gut funktioniert, dieses System wurde immer wieder verändert. Die haben dauernd an ihrer Demokratie gebastelt und haben große Fehler gemacht. Diese Entscheidungen in Volksversammlungen waren oft fatal für Athen. Aber immerhin, sie wurden von allen getragen. Und selbst wenn das, wenn nach den Fehlern große Niederlagen waren und so weiter, haben die immer wieder versucht, dieses System zu errichten, weil alle dahinter standen. Jeder Bürger wusste, ich bin verantwortlich, also trage ich diesen Staat. Und was wir brauchen ist, wir brauchen Bürger, die diesen Staat mittragen. Und inzwischen haben sich über die mangelnde Wahlbeteiligung schon mindestens ein Drittel oder mehr verabschiedet. Ja, bei den Piraten noch viel mehr. Warum kriegen wir das nicht so hin? Hallo. Wir waren ja lange Zeit verwöhnt. Dadurch, dass aufgrund des Interessenkonfliktes Sowjetunion-Freier Westen war man ja einigermaßen gezwungen im Westen, sich auch wirtschaftlich einigermaßen zivil zu bewegen. Die Löhne waren hoch, man musste auf das Volk hören, sonst wieder falsch stimmen. Das ist nun vorbei. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass das, was vor 1970 bestand als wirtschaftliches System und als politisches System, heute als politisches System nicht mehr tragbar ist. Das müssen wir verändern. Uns wird seit der Schule eingetrichtert, wir leben in einer Demokratie. Es wird immer wieder wiederholt. Uns wird eingetrichtert, das Mehrheitsprinzip, das ist das unterste Skalenlevel, da steckt überhaupt gar keine Information über die Optimierungsnotwendigkeit eines Vorschlags drin. Uns wird eingetrichtert, das Mehrheitsprinzip sei demokratisch, ist es de facto psychologisch nicht. Sondern dahinter liegt eine monistische Logik, eine einwertige Logik, es kann nur eine Wahrheit geben. Aber Demokratie ist ja eigentlich ein pluralistischer Prozess, ja, der mit Toleranz abläuft und wo man Vorschläge macht zu einem Problem, das auch erstmal definiert sein muss. Und dann macht man die Vorschläge und die sollen dann möglichst das Ziel auch erreichen. Und dahingehend sollte man eigentlich die Vorschläge bewerten. Und insofern ist das Mehrheitsprinzip sozusagen das unterste Messniveau, was man hat. Das oberste Messniveau ist zum Beispiel die Skala eines Thermometers. Da kann man schon genaue Informationen, ich sag mal, über den Eisberg der Willensbildung finden. Ja, wenn man diese Informationen nicht erhebt, kann man nicht mal annähernd behaupten, man hätte sozusagen die beste Qualität im Messvorgang. Das ist eine Frechheit. Ich würde dir raten, nicht jegliche Art von Demokratie, die du nicht als dein Ideal ansiehst, als undemokratisch, sondern vielleicht als eine andere Art von Demokratie zu bezeichnen. Das ist, also abgesehen davon, dass es wissenschaftlicher ist, hilft es auch in der Diskussion, wenn du zum Beispiel jemanden, der sagt, ich bin irgendwie für nach Kelsen für eine Mehrheitsdemokratie, dass du den nicht als Undemokraten bezeichnest, sondern eben als, der hat eine andere Vorstellung von Demokratie als du. Also vielleicht kommen wir da weiter noch, in meinen Augen gibt es da ein wissenschaftliches Gutachten, ein Leck, ja, ein Forschungsleck und auch ein Erkenntnisleck. Und wie gesagt, man kann schon nach 4 Jahren Psychologie sozusagen das Ganze widerlegen. Das könnte eine Klausurfrage sein. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Wir werden bloß so zugeschüttet mit diesen ewigen Wiederholungen, das sei die aktuelle beste Staatsform und wir hätten eine Demokratie, dass wir dann irgendwann das auch glauben. Das war jetzt, stopp, Kodewitz, Moment. Das war jetzt sozusagen die direkte Aussage, du qualifizierst doch nicht andere ab und sagst, nein, nicht du. Das war jetzt nicht nett von dir, Jana. Ich mache mal eine Publikumsrunde, dass ihr mich wieder abkühlen könnt. Kodewitz. Lass uns das doch mal von der anderen Seite betrachten. Also ich meine, jetzt hier aktuell wurde unsere Demokratie ja eigentlich aus der Abschaffung der Autokratie irgendwie eingeführt, ja. Also man hat irgendwie einen König oder Diktator oder was weiß ich so, und man kann sich halt nicht, man kann halt nicht immer einen dahinstellen, ne? Und durch dieses Prinzip, dass die Mehrheit dann eben letzten Endes dieses hohe Alphatier da wählt, ergibt sich ja dann eigentlich, dass aus dem Regieren, dass das nichts Statisches mehr ist, sondern dass das zu einem Prozess wird, ja. So, auch was die Personalien angeht, ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, das geht genauso, ich meine, wir sind schon Demokraten hier, ja. Und ich glaube genauso, dass sich eine Partei halt eben genauso in einem Prozess befindet, ja. Prozesse sind halt zweiseitig. Man kann halt nicht nur die Realität an seine eigenen Vorstellungen anpassen, man muss halt auch die Vorstellung mal der eigenen Realität anpassen, ja. Und insofern denke ich, dass wir hier einiges zu tun haben, ja. Okay, darf ich hier genau an dem Punkt nochmal einhaken? Was bedeutet das eigentlich? Stellt euch das mal vor, die Willensbildung ist eigentlich etwas, sag ich mal, Unsichtbares. Es ist nicht wie in der Physik ein Tisch, den man anfassen kann, ja? Das heißt, es ist im Grunde genommen wie ein Eisberg, ein Schiff, das sozusagen auf dem Wasser fährt, ja? Aber es sieht sozusagen den unteren Teil der eigentlichen Ziel- und Willensbildung nicht. Ja, das Mehrheitsprinzip ist sozusagen nur der oberste Gipfel, wo die Standpunktbildung eigentlich schon stattgefunden hat. Da kann ich nur darauf verweisen, auf einen Artikel, den ich gerade geschrieben habe in der Flaschenpost. Den Link habe ich oben schon mal reingestellt. Ja. Und der Punkt ist an der Stelle, wenn ich mir überlege, wie möchte ich eigentlich die Willensbildung, wie messe ich die Willensbildung, dann gebe ich der Person sozusagen eine Skala vor, die sozusagen ihre Überlegungen im Kopf so einigermaßen widerspiegelt, ja, und diese Überlegungen sind meistens Abwägungen von Pro und Contra, wodurch man zu einer mehr oder minder, also sozusagen eigentlich in Graustufen zu einer Beurteilung kommt. In den wenigsten Fällen ist es eigentlich schwarz-weiß, ja, weil es immer von den Bedingungen abhängig ist, wann sich welche Lösung eigentlich am besten eignet. Und damit ich die Willensbildung abbilden kann, transparent, brauche ich Graustufen oder eine Bewertungswahl, Bewertungsskalen oder auch Qualitätssicherung. Denn wenn vorher ein Minimalkonsens stattgefunden hat über das eigentliche Problem, also über den Ist- und den Soll-Zustand, was erreicht werden soll, dann kann ich anhand dieser Qualitätskriterien auch in Graustufen die Lösungsvorschläge bewerten, ja, und sogar noch in Zusammenhang setzen zum Status Quo. Also wenn die zum Beispiel schlechter sind als der Status Quo, dann brauche ich die gar nicht weiterentwickeln. Dieses erkennen wir im aktuellen System gar nicht, ja. Uns werden quasi ständig Lösungen untergeschoben, die eigentlich schlechter sind als der Status Quo, ja. Und dann wird uns erzählt, verkauft, dass das der Wählerwille sei, was auch eine riesen Spekulationsblase ist, und dass die Politik gute Arbeit gemacht hätte. Das alles geht nur, diese ganze riesen Spekulationsblase, weil wir keine Qualitätskriterien haben und glauben, mit einer Nominalskala hätten wir schon sozusagen das Nonplusultra demokratische Entscheidungsfindung gehabt. Bei weitem nicht. Du gebrauchst sehr oft so Worte wie besser. Nach welcher Skala bemisst sich denn bei dir besser? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir im Moment gerade, also wir sehen es gerade jeden Montag in Dresden, dass dort Leute eine Zielvorstellung als erheblich besser einschätzen würden als der Ist-Zustand, mit die meisten Piraten, also die weitaus meisten Piraten, als vollkommen übler Mist, den man auf keinen Fall anstreben darf, identifiziert. Wer entscheidet, was gut ist? Was ist ein optimaler Entscheidung? Kodewitz. Sorry, das ist so schwer. Kein Problem, das machen wir dir einfacher. Ja, aber war eine direkte Frage an dich. Wer entscheidet, was da gut ist? Genau. Worum es ja geht, also ich sag mal so, der Eid des Bundeskanzlers geht ja auf das Volkswohl. Da schwört man ja irgendwie auf Gott und sonst wen. Eigentlich sollte es um das Selbst des Politikers gehen, also das Wissen über die Grund- und die Menschenrechte, auf dem man da schwört. Ja. Und man hat eigentlich in wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden, dass man sozusagen den wahren Mittelwert, also das, was sozusagen in der Population tatsächlich vorhanden ist, obwohl man es nicht genau sehen kann, aber wenn man es dann sozusagen schätzt, ja, dass je mehr Leute sozusagen mitmachen, desto besser wird die Entscheidungsfindung. Ja? Man muss sie bloß so gestalten, dass sie sozusagen eingebunden werden und abgeholt werden, dort wo sie stehen. Und genau. Würdest du das auch in der Schweiz zum Beispiel beim Minaret-Urteil sagen? Da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Beurteilung des Volksentscheids. Ist das ein partizipatives Verfahren oder ist es schon echte Demokratie? Muss ich leider verneinen. Wir befinden uns hier immer noch genauso in diesem sozusagen Leck in der Abbildung der politischen Willensbildung, wo wir sozusagen nur das Schwarz-Weiß am Ende, die Standpunktbildung eigentlich sozusagen abbilden und der ganze Rest unter Wasser entspricht im hochkorrumpierbaren Dunkelfeld der Entscheidungsfindung. Ich kann also ein Volksentscheid kann im Grunde genommen sowas wie ein Lobby oder ein Parteibegehren sein, das mit entsprechenden Marketingmethoden durchgedrückt wird. Also immer noch ein Top-Down-Verfahren. So, das Publikum tritt gegens Podium. Wir haben 4 Wortmeldungen. Kurz, bitte die Wortmeldung, Wiegbold. Also ich möchte einmal zu Janu was sagen. Ich hatte letztens schon eine Diskussion mit ihr. Sie versucht, eine objektive wissenschaftliche Methode auf subjektive Individuen, also Subjekte anzuwenden, also Individuen, also Menschen, die emotional reagieren etc. und ein eigenes Rechtsverständnis haben. Demokratie ist nicht mehr als Demokratie und letztendlich, was wir als Recht haben für die Bürger, ja auch die Vertretung der Rechte der Bürger, was ja auch die ursprüngliche Intention der Piraten war, was ich vorhin zitiert habe, ist eigentlich das Grundgesetz. Und das Grundgesetz will in einer gewissen Form letztendlich einen demokratischen Rechtsstaat proklamieren oder legt ihn fest. Und darin ist die Demokratie begründet, mit Betonung auf Rechtsstaat. Ja, es geht um eine Rechtsstaatlichkeit, die demokratisch ist und daraus leitet sich letztendlich gewisse Freiheitsrechte ab und so weiter, bürgerliche Rechte und so weiter und so weiter. Man kann auch erweitern, ein republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Ja, so weit leitet sich das ab. Wie diese Demokratie stattfindet, ja, ist sicherlich Bestandteil der politischen Diskussion und die Wissenschaft kann sicherlich danach analysieren, wie sie das bewertet und man kann daraus wieder Schlüsse ziehen. Es wird aber keine Objektivität geben in der Willensbildung der einzelnen Menschen. Und ich warne davor, statistische Erhebungen zu machen, um eine Volkskörper, ich sage das jetzt ganz bewusst, Willensbildung, den man dann so statistisch festlegt, halt irgendwie finden zu wollen. Ja, in einem Fetisch Statistik. Ja. Zum Griechenland nochmal. Griechenland ist erst sehr spät entstanden, nämlich irgendwann im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert auch. Ja, diese athenische Demokratie ist auch Teil eines gewissen Mythos, um auch sich eine Bedeutung zu geben. Wenn man zum Beispiel die Sprachkulturen in Griechenland bemerkt, wird man feststellen, dass sehr viele Einflüsse in Griechenland stattfanden, auch innerhalb der Sprache, was auch ein Zeichen für die kulturelle Entwicklung Griechenlands ist. Dass wir jetzt aus Griechenland gewisse Sachen erheben, zum Beispiel Mehrheitsdemokratie beruht darauf, ja, dass viele Arme Waffen tragen und dass daraus ein Machtverhältnis entsteht. Dass das vielleicht heute nicht mehr so gegeben ist, und da gebe ich Janu recht, ist ganz klar und dass man neue Wege der Demokratie finden muss. Aber die Demokratie ist nur das Mittel zum Recht. Ja. Und darauf möchte ich nochmal hinweisen. Es geht auch um den Rechtsstaat und dass jedermann, jeder Einzelne, Rechte hat, ja, die er auch subjektiv empfindet und nicht irgendwie statistisch. Danke. Thomas. Ja, ich habe ein paar Punkte gesammelt. Der erste ist, ich glaube, wir kommen hier mit Demokratie etwas durcheinander. Es gibt zum einen kann man Demokratie im Staat als Herrschaftsform diskutieren. Man kann Demokratie auch als innerparteiliche Willensbildung diskutieren. Und ich glaube, diese Sitzung hier dreht sich mehr um die innerparteiliche Willensbildung. Das heißt, wir sollten jetzt da nicht zu sehr abdriften. Und die Partei ist kein Staat, sie kann also nicht wirklich herrschen, sondern sie kann bestenfalls versuchen, gemeinsam irgendwie geschlossen aufzutreten, gemeinsame Standpunkte zu entwickeln, um dann im Staat selber schlagkräftiger aufzutreten. Und noch eine kurze Bemerkung zu der Geschichte in der Piratenpartei. Es ist ja so, dass es früher war die Piratenpartei zu klein, um solche Delegiertensysteme oder so zu bilden. Und es gab 2010 gab es einen Antrag, der wurde aber nicht behandelt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon zu spät, das Delegiertensystem später einzuführen. Und so ich das mitbekommen habe, wurde dann dieser Bug später zum Feature ernannt, ohne dass es jemals wirklich Beschluss dafür oder dagegen gab. Okay, jetzt nochmal zum Punkt Demokratie. Ich habe den Eindruck, dass in der Piratenpartei sehr viele unter Demokratie hauptsächlich die Form des Abstimmens verstehen, aber nicht Demokratie als eine Form der kompletten Willensbildung sehen, die nicht nur darin besteht, irgendeine Stimmkarte zu heben, sondern vor allem auch überhaupt erstmal Entwürfe, Lösungsvorschläge zu entwickeln, zu diskutieren, auf wenige Lösungen zu konvergieren und dann letzten Endes diese dann auch zu bestätigen oder die beste daraus auszuwählen. Und wenn man das in dieser erweiterten Form sieht, dann ist es ja auch viel wichtiger, Einfluss auf die Entscheidungsträger auszuüben. Und das geschieht eben über Argumente, über Informationen und viel weniger über Stimme, ja oder nein. Und dieser Teil geht meines Erachtens sehr unter in der Piratenpartei. Zum Beispiel wird doch immer wieder gefragt, ja, wann kommt denn zum Beispiel dieser Basisentscheid, wann läuft das endlich? Wir haben ja noch keinen Basisentscheid. Meine Antwort ist, natürlich haben wir einen Basisentscheid, der läuft schon seit über 100 Tagen. Jeder hat die Möglichkeit, Anträge einzureichen, Anträge zu entwickeln, zu unterstützen. Aber was wir bisher haben, ist, dass es nur drei Anträge gibt, die überhaupt dieses Quorum erreicht haben. Das heißt, die relevant genug sind und auch die wenigsten Anträge sind überhaupt diskutiert. Also die Leute warten offenbar nur darauf, irgendwas abstimmen zu können, was ihnen vorgeworfen wird, anstatt sich einfach mal zu beteiligen und zu überlegen, wie man diese Anträge verbessert oder wie man Anträge einbringen könnte. Und daher, ja, wenn man das Ganze nur so sieht, dass es dass Demokratie ein Abstimmungssystem ist, dann ist es kein Wunder, dass die Leute Angst haben vor dem Delegiertensystem, weil sie glauben, das ist das Einzige, was sie machen können, abstimmen. Sie übersehen aber dann auch, dass sie durch Delegierte Informationen und Argumente weitertragen können und dass diese Delegierten ihre Arbeit abnehmen können, indem sie dann auch andere Delegierte überzeugen und ja, bessere Anträge durchbringen. Und das ist so meine Wahrnehmung. Das heißt, ich glaube, was die Piratenpartei machen könnte, ist, ihre Willensbildung zu verbessern. Also nicht notwendigerweise zu sagen, Hauptsache wir brauchen Demokratie, sondern die Frage ist, was ist das beste Modell für die Willensbildung? Und die besteht darin, meiner Ansicht nach, dass man unnötige Hürden abbaut. Das heißt, dass man nicht gezwungen ist, zu Parteitagen zu fahren, sondern auch die Möglichkeit hat, diese Sachen an Delegierte weiterzugeben, dass die Mitglieder hinreichend informiert sind, also dass ja die wesentlichen Argumente allen bekannt sind, wenn sie abstimmen und ja natürlich auch die Abstimmungsverfahren, dass man nicht irgendwie eingeschränkt ist in im Ausdruck, also um anzugeben, welche Lösung man bevorzugt. Darauf möchte das Slash direkt einhaken. Genau, ich möchte das bekräftigen, was der Entropi gesagt hat und nochmal etwas mehr veranschaulichen. Ich werde dazu einen Link in den Mumble-Chat posten. So, wenn man den Link folgt, dann sieht man eine Pyramide, die den gemeinsamen Willensbildungsprozess mal abbildet. Und was man da sieht, ist eigentlich, dass die Piratenpartei nur die Spitze dieser Pyramide hat. Sie hat ein Beschlusssystem und das Ganze nennt sie Demokratie. Dass es darunter etwas viel Wichtigeres gibt, nämlich einen Diskussionsprozess. Also je optimaler der ausgestaltet ist, desto mehr wird das eigentliche Beschlussfassen nur eine Formsache, weil die Entscheidung sowieso schon im Raum steht oder schwebt, besser gesagt. Und dass es darunter quasi als absolutes Fundament des Willensbildungsprozesses eine Informationsphase gibt. Das blenden Piraten voll aus und das ist ein unglaublich großes Problem. Also wenn man mal jetzt sichtet, wie sieht denn nun die Arbeitsgemeinschaftslandschaft der Piraten im Bereich Demokratie aus, dann wird man da jetzt momentan 2 bis 3 lebendige Arbeitsgemeinschaften finden. Das ist eine AG aus Rheinland-Pfalz, die ein Diskussionssystem entwickelt. Dann gibt es auf Bundesebene eine AG, die ein Diskussionssystem entwickeln möchte. Und dann gibt es die PEG-Basisentscheid, die ein Beschlusssystem entwickelt. Und um das mal in Zahlen zu sagen, die Diskussionssystem-Leute, das sind insgesamt ungefähr 8 Personen, würde ich schätzen, die vom Beschlusssystem, das wird der Entropi besser abschätzen können. Aus meiner Sicht sieht das mir aus, als wenn da ungefähr 10 Aktive dabei sind, die regelmäßig daran arbeiten. Und ja, wenn man also das gemessen an unserer Mitgliederzahl und wie hoch wir Demokratie und sowas hängen, das passt einfach nicht. Das müssen viel, viel mehr sein. Und meine Idealvorstellung wäre die, dass sich wir sind ungefähr 25.000 Piraten. Davon sind nur 10% aktiv, also 2.500. Davon kann man dann nochmal 500 Personen abziehen, Mandate, Vorstände. Also macht 2000 Aktive, die auch Zeit haben, sich mit AG-Kram zu befassen. Und wenn 10% von denen, also 200 Leute, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt, wenn man bedenkt, ein Kernthemenbereich ist mehr Demokratie bei uns. Wenn diese 10%, das sind 200 Leute, sich damit mal befassen würden, das aufzuarbeiten, dass da zum Beispiel sich 100 Leute mal zusammenfinden, um etwas in der Piratenpartei zu machen, was es noch gar nicht gibt. Es gibt keine Arbeits-, es gab mal einen Versuch, eine Arbeitsgemeinschaft zu starten, die so eine Art Informationssystem entwickelt. Und die ist aber eingeschlafen, da fanden sich mal 5 Leute zusammen, mittlerweile alles inaktiv. Und wenn sich da mal 100 Leute zusammenfinden, die sagen, komm, wir machen jetzt mal oder wir entwickeln ein System, wo Fakten und Daten durch die Crowd zusammengetragen werden, gegengeprüft werden, verdichtet werden und bildhaft veranschaulicht werden. Und das wäre ein Riesenzugewinn. Und wenn 66 Leute insgesamt sich damit befassen, Diskussionssysteme zu entwickeln, also quasi eine Tool-Antwort zu entwickeln, wie wir es schaffen, dass ganz viele Menschen insgesamt ausgesprochen intelligent diskutieren und Diskussionsstände erzeugen. Und wenn 33 Leute insgesamt sich damit befassen würden, ein verbindliches Beschlusssystem zu entwickeln, das wäre echt obergenial. Aber wie gesagt, leider sind wir davon weit entfernt und deshalb immer zu von mir der Hinweis, ihr möchtet das mit der Mehrdemokratie, dann sagt nicht, ich will es haben und wenn es nicht da ist, dann trete ich aus der Piratenpartei aus. Sagt, ich will es haben und weil ich es haben will, treffe ich mich jeden Dienstag um 21 Uhr im Mumble und arbeite mit Gleichgesinnten für nur eine Stunde in der Woche, damit das Realität wird. Denn vom Himmel fällt das nicht und wenn wir es nicht machen, dann macht es niemand anders. Es liegt an uns. Ich frage mal den Carsten. Der Slash hat ja gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir sehen hier für so eine Regionalveranstaltung wie Rheinland-Pfalz eine sehr, sehr hohe Beteiligung im Raum. Wir hatten auch schon sehr viele Kommentare an allen möglichen Stellen und bei Twitter ging es ja auch schon rund. Aber wenn es dann darum geht, was umzusetzen, dann ist es relativ dünn. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte und woran, wie man diese Art von Beteiligung, die ja auch ein Stück Partizipation ist, weil dann würde man ja etwas formen, wie man das verbessern könnte? Also erstmal ist es allgemein in Parteien so, dass nicht die Mehrheit der Menschen, die in eine Partei gehen, sich aktiv an der Parteiarbeit beteiligen wollen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, die sind frustriert und wie können wir die gewinnen, sondern es sind tatsächlich die eben angesprochenen irgendwie 10% oder so, die sich beteiligen in Parteien. Also es kann natürlich auch mal ein bisschen mehr sein und mal ein bisschen weniger, aber ganz grundsätzlich treten eben viele Mitglieder auch aus ganz anderen Gründen ein und haben gar nicht vor, sich zu beteiligen und tun es dann auch nicht. Und dann ist natürlich die kontinuierliche Arbeit in einer AG ganz offensichtlich wesentlich zeitintensiver und man muss sich auch ganz ernsthaft damit beschäftigen, als hier irgendwie nebenbei das laufen zu lassen. Man kann irgendwie noch was anderes nebenbei machen und schreibt was im Chat oder so. Das ist natürlich viel weniger aufwendig. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme allgemein von Partizipation ist. Also egal, ob es jetzt in Parteien ist oder auch in anderen Zusammenhängen, dass wenn man das so macht, wie es sein sollte, dass man sich also umfassend informiert und ganz unterschiedliche Quellen heranzieht und nicht dem Erstbesten glaubt, was man bekommt, sondern sich das irgendwie alles anguckt, kritisch hinterfragt und so weiter, dann kostet es einfach unglaublich viel Zeit. Und es gibt natürlich Menschen, die sich das leisten können, weil sie so viel Zeit haben oder aber es gibt eben viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen das nicht machen können oder auch nicht machen wollen. Und die Frage ist jetzt, inwieweit kann man die mitnehmen, also kann man die mit am Entscheidungsprozess beteiligen? Oder ist es dann, wie vorhin angesprochen wurde, dann wird es einfach schlechter, weil die Leute keine Ahnung haben und beim Parteitag irgendwie irgendeinen Quatsch abstimmen, weil sie es nicht gelesen haben? Oder gibt es vielleicht irgendwie Möglichkeiten, die auch mitzunehmen und nicht zu sagen, okay, ihr seid nur Mitglieder oder wenn man auf den Staat geht, irgendwie Bürger zweiter Klasse und wir schließen euch aus, weil wir irgendwie ein komplexes Partizipationssystem haben, wo am Ende nur die entscheiden, die vorher irgendwie in Bürgerversammlungen oder so diskutiert haben. Und ich denke, das ist eine Frage, die bisher nicht sinnvoll beantwortet ist. Und also ich kenne auch keine sinnvolle Antwort dafür. Aber die Idee der Piraten eben zu sagen, okay, wir beteiligen am Entscheidungsprozess nur die, die Zeit und Lust und Geld und so weiter haben, um zum Bundesparteitag zu fahren, wo da letztlich entschieden wird, das ist, wie jetzt ja auch schon mehrfach gesagt wurde, auf jeden Fall sozusagen, oder das ist meiner Meinung nach nicht die gute Lösung. Gut, dann lass uns jetzt nochmal die Wortmeldung abarbeiten aus dem Zuschauerraum und dann machen wir mal den Übergang zur zweiten Frage, die nämlich genau dann wäre, ist diese Partizipation überhaupt ein gutes Ziel? Aber erstmal haben wir den Wolf. Ja, also nochmal zum Grundanliegen. Ich bin in die Piratenpartei eingetreten, um Politik zu machen. Ich wollte mich oder beschränke mich absichtlich auf ein Feld, in dem ich mich auskenne, in dem ich auch an anderer Stelle tätig bin und habe eine Menge Leute getroffen, die das gleiche Feld bearbeiten wollen und die auch bereit waren, da viel Zeit einzusetzen. Das hat geklappt bis Bochum 2, war das, glaube ich. Oder nein, das war, glaube ich, der erste Parteitag in Bochum. Bringe ich vielleicht auch durcheinander. Jedenfalls der große Programmparteitag vor der Bundestagswahl 13. Viele Monate Vorbereitung, viel Text ist beschlossen worden. Die meisten, die ihn beschlossen haben, haben ihn nicht wirklich gelesen. Das zeigt sich jetzt. Selbst bei denen, die ihn ausgearbeitet haben, gibt es eine hohe Bereitschaft, schlampig zu formulieren und auch schlampig zu lesen. Und dann später sehr überrascht zu sein, wenn man dann den Text mal genauer liest. Wenn man so viele Themen bearbeiten will, also ich denke mal, auch die anderen sind ja für ihre Themen eingetreten, um da was zu tun, dann ist die Tool-Diskussion irgendwann auch müßig und nur noch so ein Klotz am Bein, weil man die Zeit damit nicht mehr befassen will. Also zumindest mir geht das so, ich habe eine Familie, ich habe ein behindertes Kind, ich habe noch was anderes zu tun und kann nicht 7 Tage die Woche im Mandel stundenlang irgendwelche Themen diskutieren. Und ich glaube, und erlebe das zu anderen Themen auch, viele haben sich weitgehend zurückgezogen, weil sie nicht mehr wissen, ob das Ergebnis des vielen Zeiteinsatzes den Zeiteinsatz eben wert war. Und da stellt sich genau an der Frage, eignet sich das Verfahren, um zum Beispiel wirklich gute Ideen zu finden, oder sind dann plötzlich eigentlich immer andere Kriterien, die über die Durchsetzung einer Idee entscheiden? Ist es wirklich die Qualität der Lösung oder die Gemeinwohlorientierung einer Lösung? Möchte ich mal in den Raum stellen, die Frage. Ja, das bringt doch überhaupt nichts, wenn man sich dieses Programm anguckt. Das ist doch ein sehr gutes Programm. Ich weiß heute noch nicht, was man daran wirklich in großen Teilen ändern soll. Wir haben ein super Parteiprogramm. Es ist viel Arbeit, es umzusetzen, und es sind uns viele Leute verloren gegangen über ganz andere Nebendiskussionen. Das habe ich eben angesprochen, die Frage der Kompromissfähigkeit, und die würde ich auch an dich stellen nach deinen bisherigen Beiträgen. Die Kompromissfähigkeit ist nicht hoch ausgeprägt, und die Interessenvertretung im politischen Raum setzt Kompromissfähigkeit voraus, weil man sonst sich nicht zusammenfinden kann. Und das ist nicht immer nur ein fauler Kompromiss, sondern das kann eben das best erreichbare Ergebnis sein. Und das finde ich ehrenwert, wenn das mit viel Arbeit, Schweiß und Einsatz und aus Überzeugung gemacht worden ist. Sehe ich genauso. Entschuldige bitte. Entschuldige, Stefan. Das sehe ich genauso, ja. Und das ist auch hoch ehrenwert. Bloß das Problem, das wir haben, ist, dass die guten Ideen, die gemeinwohlorientierten Ideen, die vor allen Dingen auch ganzheitlich orientiert sind, Menschenrechte und so weiter, sich nicht durchsetzen können in diesem System. Viele Menschen, es wird immer gesagt, die quasi 90%, die nicht mitmachen, hätten alle kein Interesse. Die Frage ist, ist das wirklich so? Oder haben die einfach nur erkannt, dass sie eh nichts erreichen können? Also wenn das nochmal an mich ging, ich glaube nicht, dass die aufgegeben haben, weil sie nichts erreichen können, sondern ich glaube, dass wir auf dem Weg sind zu diesen Zielen und da sind wir an einer bestimmten Stelle und müssen einfach konsequent weitergehen. Langfristig werden sich gute und überlegene Ideen durchsetzen, da bin ich fest von überzeugt. Das zeigt ja auch die Gründung der Piratenpartei. Die gäbe es ja gar nicht, wenn es nicht solche Durchsetzungsmöglichkeiten dann doch letztlich in der Realität fände. Vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen darüber, ob wir überhaupt in einer Demokratie leben. Eigentlich, was Europa angeht, leben wir eher in sowas wie einer Konzerndiktatur. Ich erinnere nur an ESM und wir machen uns vielleicht was vor. Wir Piraten sind natürlich bestrebt danach, uns zunehmend demokratischer zu organisieren, gar keine Frage. Und ich wage es mal zu behaupten, dass jeder, der hier sitzt, sich für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzt, ein erhöhtes oder sensibles Gerechtigkeitsempfinden ist und sich deswegen einsetzt. Aber überleg doch mal, die guten Ideen, ganzheitlichen Ideen, wie wir unsere Wirtschaft besser gestalten können oder unser Finanzsystem, die gibt es doch schon länger. Sie setzen sich bloß nicht durch. Wir haben momentan mit einer Bedrohung zu tun, sprich TTIP, Riesenausmaßes an Abbau von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ja? Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wie wir das Ganze eigentlich noch rückgängig machen können. Der ESM zum Beispiel ist gar nicht rückgängig machbar. Leute, wir leben in der Diktatur und wir sollten uns überlegen, wie wir die Tendenzen unseres aktuellen Herrschaftssystems, das immer auf eine Diktatur hinaus. Ich unterbreche jetzt kurz mal dieses Zwiegespräch, weil erstens ist es ein Zwiegespräch und zweitens wollen wir über innerparteiliche Demokratie reden und nicht über Konzerndiktatur. Ich habe auch meine Probleme mit TTIP und wir werden dann eine super interessante Diskussion auch zu diesem Thema führen, aber nicht heute. Und jetzt ist der Björn dran. Puh, also jetzt hat sich bei mir so viel angestaut und ich weiß nicht genau, wo ich anfangen kann. Ich versuche es kurz zu halten, ich muss auch leider gleich weg, obwohl ich das Thema super spannend finde. Oh Gott. Es muss nicht eine Sekunde. Also erstmal, wir müssen wirklich lernen, konkrete Begriffe zu verwenden. Also das war vorhin schon mal. Das ist ja schon ziemlich dreist von dir, ne? Ja, genau. Wir müssen lernen, konkrete Begriffe zu verwenden, damit wir wissen, worüber wir reden. Und zwar. Es gibt viel Emotionen in diesem Thema, habe ich gemerkt, und teilweise meinen die Leute was Verschiedenes. Wenn sie halt einmal über die innerparteiliche reden, meinen andere dann direkte Demokratie vom Volk auf die Einfluss auf die Politik und so. Da muss man ganz klar sein, wie man sich da verhält. Das große Problem der Basisdemokratie, und das ist jetzt alles schon genannt worden leider, deswegen ich wiederhole ich leider sehr viel gerade, glaube ich, ist halt eben diese fehlende Mitarbeit von allen, weil halt eben auch nicht jeder mitarbeiten möchte. Und in einer Demokratie ist das auch in einer liberalen Demokratie ist auch jeder berechtigt dazu, nicht mitmachen zu müssen. Eine Basisdemokratie, die das halt erzwingt, darf es halt auch nicht geben. Das ist halt auch Quatsch. Ja? Und auch da wird es Leute geben, die es da halt rausnehmen oder schaffen, sich es rauszunehmen. Das ist ja die Idee des repräsentativen Systems, dass man halt eben Leute beauftragt dazu. Aber das hat natürlich auch Schwächen. Jetzt muss man halt einfach es schaffen, dass eben diese Ansätze, die wir halt wollen, dieses Partizipative, dieses wir wollen, dass die Menschen Einfluss haben, sowohl innerhalb der Partei als auch innerhalb der Gesellschaft, dass wir das halt stärken, ohne Leute zu zwingen, an der Politik teilzunehmen und auf der anderen Seite, dass sie trotzdem effizient bleibt und realistisch bleibt. Und ohne da halt jetzt irgendwie in irgendwelche Theorien abzudriften, das ist Praxisnähe, die wir halt haben wollen. Also wir wollen aktiv an der Demokratie arbeiten. Und das ist ja genau das, warum es uns gibt als Partei. Das wurde auch schon gesagt. Wir wollen aktiv an unserem System arbeiten. Wir wollen Fragen stellen, wie können wir dieses System gemeinsam verbessern. Also letztendlich wollen wir tatsächlich dazu anregen, auch parteienübergreifend an solchen Projekten zu arbeiten. Ich sag mal Stichwort Nationalversammlung, ähnlichen Blabla. Aber kreativ, aber teilweise in der Parteiendemokratie ist das schwierig, weil diese Parteien sind ja Interessensgemeinschaften, die ihre Interessen durchsetzen wollen, nicht die Interesse der Menschen, sondern Interesse von Gemeinschaften. Und wir sehen an den Wahlverhalten in Deutschland, dass eine ganze Menge Leute da eine Lobby haben, mit der sie arbeiten können. Und so, das müssen wir akzeptieren. Und wir können uns auch nicht hinsetzen. Das hat mich all die Jahre auch extrem geärgert, dass wir uns hingestellt haben, uns für die besseren Menschen gehalten haben, für die erhabeneren Menschen, die echteren Demokraten. Und das darf nicht sein. Wir sind auch nur eine Gruppe von Menschen, die ihr eigene Interessen haben, die ein eigenes Bild davon haben. Und ich möchte, dass wir auch das ehrlich einsehen und ehrlich so transportieren. Wir sind nicht die besseren Menschen. Andrea. Herr Bestenfalls. Oh, den hat's inzwischen zerhauen. Dann der Wiegbold. Aber kurz, weil du warst schon dreimal und ich möchte den in Navigo hören. Und dabei die Sprechtaste drücken. Hört ihr ja, mich? Ja. Also wie gesagt, ich möchte da anschließen, eigentlich der Willensbildungsprozess oder auch die politische Willensbildung ist letztendlich ein individueller Prozess erstmal, der zu meinen politischen Überzeugungen, meinen politischen Zielen und meinem politischen Handeln führt. Wenn ich jetzt von einer Partei ausgehe, ist dieser Willensprozess also sozusagen, dass wir einen Wesenswillen definieren wollen. Ja, dieser Wesenswille, den die Partei formuliert, können aber auch andere Organisationen formulieren, zum Beispiel auch Konzerne. Ja, da sind auch Menschen organisiert, auch NGOs, da sind auch Menschen organisiert. Ja, die formulieren alle ihren Wesenswillen und tragen praktisch diesen in einem gesellschaftlichen Diskurs auch bei, was dann auch im Parlament eigentlich stattfinden sollte. Wenn wir jetzt auf unsere Partei zurückkommen und immer ein Tool suchen, was letztendlich irgendwas bewertet, zum Beispiel das Gemeinwohl, ja, nach bestimmten Attributen, dass man da halt was steuert. Das Gemeinwohl zum Beispiel, Libiano, ist eben dieser Rechtsstaat. Der Rechtsstaat wird zum Wohl aller gestaltet, ja. Und in diesem Sinne ist auch Gemeinwohl zu verstehen und nicht irgendwelche ökonomischen Zwecke, die einzelne Leute haben. Ja, und wir arbeiten alle im Sinne dieses Gemeinwohls. Wenn wir jetzt aber Werkzeuge suchen, um letztendlich uns verständigen zu können, um einen Wesenswillen der Partei zu bilden, benötigen wir Kommunikation. Und da gibt es genug Mittel und Werkzeuge und Tools. Es gibt Mailinglisten, es gibt dies und das, ja, es gibt, ich meine, das ganze Internet basiert auf Free Speech letztendlich. Diese Tools können wir benutzen. Und ich sage mal, diese gesamten Tool-Diskussionen führen auch immer dazu, sage ich mal, bestimmte Paradigmen zu setzen, um letztendlich auch eine Kontrolle über die Willensbildung zu haben. Und das ist genau das Problem, was auch die Piratenpartei, in der Piratenpartei dazu geführt hat, dass man sich auf kein Tool einigen konnte. Also würde ich doch dafür plädieren, dass man eine niedrigschwellige Kommunikation eröffnet, die sich auch durchaus spezialisieren kann und wo man durchaus auch, sage ich mal, Leute delegieren kann, die in einer gewissen Form diese Diskussion weiterführen. Da habe ich zum Beispiel kein Problem mit. Ja, solange ich an der grundlegenden Diskussion teilnehmen kann. Danke. Ich würde mal ganz gerne noch antworten. Entschuldigung, Oliver, weil er mich ja gerade angesprochen hatte, Wiegbold. Wiegbold, da stimme ich dir zu. Ich begreife diesen Konvergenz- oder diesen Willensbildungsprozess als ein mehrstufiges Verfahren. Ja? Man fängt wirklich ganz unten an und versucht, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen und auch mit ihren Interessen. Also man muss sich schon überlegen, wie macht man da einen gewissen Aufforderungscharakter, dass die Leute überhaupt auch erstmal auf einen zukommen und fragen, was da los ist. Und dann kann man erstmal qualitativ Ziele sammeln und diese kann man dann sortieren. Und es ist halt ein mehrstufiger Prozess, wo man dann letztendlich auch sogar zu einer Themenwahl zum Beispiel kommt und dann später wird zum Beispiel Experten damit auch beauftragen kann, eben diese Ziele, die man sich als Gemeinschaft gesetzt hat, dann umzusetzen. Und dann kann man das auch wieder sozusagen prüfen, ob das in etwa passiert ist. Gemeinwohl kann man durchaus dann definieren, sobald man eben weggeht von diesem Schwarzdenken hin zu Graustufen und halt diesen Graustufen auch noch eine Maßeinheit gibt, ja. Und die Willensbildung ist ein individueller Prozess, ganz klar, aber es gibt auch sozusagen funktionale Grundlagen für einen Willensbildungsprozess oder für Willenshandlungen. Und da hat man in der Psychologie, ist man da mittlerweile schon ziemlich weit, genauso wie wir auch zwei Gehirnhälften haben wir im Grunde genommen auch zwei Bewusstseinslagen. Mit der einen bilden wir unsere Ziele, da haben wir eine pluralistische Logik, eigentlich so ungefähr wie eine Waschmaschine auch funktioniert, also Fuzzy-Logik, etwas kann mehr oder weniger wahr sein, es gibt auch mehrere Wahrheiten. Also eine mehrwertige Logik braucht man, um sozusagen Regelkreise sozusagen zu steuern, um halt dann zu einem optimalen Ergebnis zu kommen, bei geringem Aufwand, Effizienz. Wenn man aber eine einwertige Logik hat, ja, wo noch nicht mal Informationen zur Optimierung gewonnen werden, dann ist das höchst intransparent. Ich werde jetzt mal langsam ruhiger, damit ihr mich versteht an der Stelle, weil die Piraten stehen ja auf Transparenz, oder? Also an der Stelle sollten wir aufpassen, dass wir sozusagen den Willensprozess sozusagen so transparent gestalten, dass wir ihn in Anlehnung an die psychologischen Grundlagen im Gehirn sozusagen, wir orientieren uns einfach nur an den naturwissenschaftlichen Grundlagen, wie das Gehirn funktioniert, wie der Mensch optimal funktioniert, um in komplexen Systemen klarzukommen und transferieren das auf soziale Systeme, das soziale System oder eine Gruppe als Organismus gesehen. Und insofern kann man dann auch Willensbildungsprozesse gestalten und transparent abbilden, ohne dass man jemanden zwingt, aus seinem aktuellen Verständnis oder der Simulation bestimmter Lösungen heraus zu zwingen in eine Schwarz-Weiß-Logik. Das ist nämlich hat nichts damit Freiheit, Meinungsfreiheit zu tun, ehrlich gesagt. Darf ich ganz kurz darauf antworten? Nein. Oliver. Vielen Dank. Ich muss mein Veto einlegen, was diese Darstellung angeht, dass Tool-Diskussion ermüdend ist und warum machen wir das überhaupt? Wir haben doch so viele Tools und überhaupt. Ja, wir haben viele Tools und es gibt noch viel mehr. Das Problem ist bloß halt, dass nicht alle dafür geeignet sind, einen gemeinsamen Willensbildungsprozess durchzuziehen. Also eine Mailingliste, sie hat so große Probleme. Erstens lesen nicht alle mit. Zweitens ist die Diskussion chronologisch geordnet und gar nicht inhaltlich. Folge dessen ist, dass eine Diskussion über diesen Kanal in einer Informationsüberflutung ausartet und sich Äußerungen und inhaltliche Punkte x-fach wiederholen, weil niemand mehr das große Ganze liest und auch gar nicht die Zeit hat, das lesen zu können. Und dann kommt man auch gar nicht in der Diskussion zu einem Schritt 2 und Schritt 3. Man verharrt auf einem Schritt 1. Und dieses Problem, was ich jetzt mal an der Mailingliste veranschaulicht habe, das haben sehr viele andere. Ich bin noch nicht fertig und es dauert auch noch ein bisschen. Das haben auch noch viele andere Medien. Und meine Aussage zu der Sache ist, wir müssen auf ein Tool setzen, das mit dem Grundproblem der Diskussionskultur mal klar Tisch macht und das beseitigt. Wir brauchen ein Tool, was strukturell gegen destruktives Verhalten gerichtet ist, was strukturell gegen schlechte Auswirkungen von Hierarchien ausgerichtet ist. Es muss schön aussehen, denn der Mensch, der ist keine Maschine, der möchte, der hat eine gewisse Reizerwartung, er kann überreizt werden, er kann unterreizt werden und ein großer Fehler ist, dass man das einfach außer Acht lässt. Und wir brauchen ein Tool, was gleichzeitig gegen diese Informationsüberflutung wirkt und als wichtigster Punkt, was gegen diese Zersplitterung der Diskussion wirkt, dass alle irgendwie reden. Ich bekomme nicht mit, was da am Diskussionsabend in München Kluges gesagt wurde und alle erfinden das Rad neu und dann gibt es dann noch den Effekt, dass eine Gruppe, ich mache es mal ganz plakativ, die Sozialliberalen, die sprechen nur unter sich und dann gibt es da die andere Filterblase, das sind so die Linksliberalen, sag ich mal, und die wirken nicht gemeinsam, sondern grenzen sich ab. Und das ist was kollektive Intelligenz angeht, ist das ein großer Fehler. Denn die Gegenseite, die wird sicher auch einige gute Sachargumente haben, aber die bekommt man gar nicht mit, weil man halt in seiner eigenen Filterblase bleibt. Und wenn es so ein Tool gibt, das all das erfüllt, dann sollten wir es verwenden. Und wenn es das nicht gibt, dann sollten wir es selber entwickeln. Jürgen. Ja, mir geht es jetzt so ein bisschen wie dem Björn. Also mir raucht auch der Kopf, weil wir machen so viele Themen. Deswegen, ich möchte eigentlich gerne mal wieder back to the roots und ich möchte gerne wieder zum Grund unserer Diskussion zurückkehren. Der Grund unserer Diskussion war der, das, was Carsten geschrieben hat, dem vorausging ja auch eine Beurteilung von Foti. Und ja, ich kann jetzt einfach mal sagen, wer geglaubt hat, dass Basisdemokratie sich, nennen wir es Basisdemokratie oder Mitmachdemokratie, sich innerhalb weniger Parteitage eine völlig gerechte Struktur der Gesellschaft abbildet, also wo sich alle sozialen und gesellschaftlichen Schichten abbilden, ich glaube, der hat den Zeitraum unterschätzt, den so eine Demokratieveränderung braucht. Also ich war mit der Analyse von Carsten eigentlich hoch zufrieden für die Piratenpartei. Denn das, was Carsten wirklich mit Zahlen belegen konnte, hat eigentlich das Bild unserer Piratenpartei abgebildet. Es war das Alter, die Altersstruktur war relativ gleich, der Anteil an Männer und Frauen war relativ gleich. Ich meine, wie der auch in der Partei ist oder wie er in der Politik ist. Es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, dass sich weniger Frauen an der Politik beteiligen als Männer. Wenn man rund guckt, es sind auch in Parlamenten circa etwas über 30% Frauen. Auch bei anderen Parteien gibt es über 30% Frauen. Deswegen kommt das mit der Analyse von Carsten richtig gut hin und der von Foti auch. Deshalb sehe ich das gar nicht als schlimm an. Ich finde eigentlich, wir Piraten haben uns gegründet, so ein bisschen auch als Politiker, als Notwehr, weil wir merken, die andere Politik gefällt uns nicht, hat uns nicht gefallen. Bei den Wahlen haben immer mehr Leute abgestimmt. Die abgestimmt haben, stimmen eigentlich immer ihre selbe Gruppe ab. Sie wechseln nicht, sie achten nicht auf Argumente. Warum soll das bei uns Piraten anders sein? Deshalb denke ich, wir sollten einen anderen Weg nutzen. Wir sollten uns nicht nehmen. Es wurde eben auch schon mal gesagt, mal ein riesiges Programm. Wir haben ein sehr gutes Programm. Wir haben das Programm durchgeboxt. Wer schon länger bei den Piraten ist, sich an den Parteitag in Offenbach erinnert, wo es ums BGE ging. Da gab es Schlangen von 100, 150 Piraten, die sich alle zu Wort melden wollen. Ja, sie haben ganz oft das Gleiche gesagt. Ja, das ging einem auf den Nerv. Aber das war für mich ein politisches Alleinstellungsmerkmal der Piraten. Dann kam Neumarkt. Gerade Dirk, du kannst es am besten sagen. In Neumarkt ging es auf einmal 5+, 5-. Das war für mich schon eine unheimliche Einschränkung der Basisdemokratie. Ja, wir wollten effektiv sein. Ja, wir wollten nicht, dass jeder das Gleiche sagt. Aber wir haben damit Willensbildung eingeschränkt. Und das weiß ich nicht, ob das einfach gut ist. Wer weiß, dass Basisdemokratie oder Mitmachdemokratie, der muss auch aushalten können, dass öfter das Gleiche gesagt wird. Der muss auch aushalten können, dass da Fehler passieren drin. Ich glaube, wir überfordern uns selbst. Und ich glaube, wenn wir wieder ein bisschen zurückkommen zu Back to the Roots und sagen, wir wollen die Politik verändern, wir sind die Partei, die das eigentlich kann, weil wir im Netz leben. Das ist das, was der Ivo eben auch mal gesagt hat, was vielleicht nicht viele verstehen. Das Internet hat sich eigentlich basisdemokratisch gebildet. Das Internet ist irgendwann gegründet worden und dann hat sich das relativ schnell in alle Länder verteilt. Das hat sich relativ schnell über den Globus verteilt, ohne dass es vorher einen genauen Netzplan gab. Es ist einfach geschehen. Es ist einfach da, wo es nötig war, ist es hingekommen, sage ich einfach mal. Wurde es gegründet, wurden Zellen, wurden Leitungen gelegt. Manchmal mehr, manchmal schlechter. Das ist, so sehe ich eigentlich auch die Piratenpartei. Wo es nötig ist, werden wir da sein. Wir haben jetzt ein großes Programm. Vielleicht könnten wir mal wieder probieren, mehr Mitglieder mitzunehmen und einfach diese Analyse vom Carsten gar nicht als so negativ sehen. Die ist nicht negativ. Ein bisschen negativ ist dieses Entfernungs, was er gesagt hat, wer weiter weg wohnt, hat es schwerer, dahin zu kommen. Ja. Aber wenn wir probieren, unsere Bundesparteitage relativ gleichflächig über Deutschland zu verteilen, kann man da und dahin fahren und jeder hat eigentlich die gleichen Bedingungen. Jürgen, komm mal zum Ende. Komm jetzt Ende und das Ende ist einfach, wir sollten der Basisdemokratie oder der Mitmachdemokratie wesentlich mehr Zeit geben. Genau, ich würde jetzt den Beitrag von Jürgen dazu verwenden, zur zweiten Frage des Abends zu kommen. Leider hat die erste Frage jetzt irgendwie, also strukturiert diskutieren, ist basisdemokratisch offenbar nicht so ohne weiteres möglich. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Punkte genannt jetzt schon. Jürgen hat es nochmal betont, die Abhängigkeit der Entfernung des Mitgliedes zum Ort des Parteitages. Das ist eine erhebliche Schranke. Dann gibt es Leute, die haben am Wochenende irgendwie Nachtdienst und können das innerhalb von wenigen Wochen nicht mehr umlegen und können deswegen nicht partizipieren und so weiter. Wie können wir uns mit diesen konkreten Problemen auseinandersetzen, die ja nur auf der Hand liegen, und schauen, dass wir da weiterkommen. Vielleicht gibt uns am besten der Carsten da die drei Top-Punkte, die er aus seiner Außensicht wahrgenommen hat, nochmal hier rein, weil vielleicht nicht jeder diesen Artikel gelesen hat. Also was in der Piratenpartei ja schon lange diskutiert wird und sozusagen intuitiv auch irgendwie einsichtig ist, wir haben in Halle eine Umfrage gemacht und da haben wir, auch wenn es da natürlich die nicht perfekt ist und wir keine Vollerhebung gemacht haben und so weiter, aber das, was wir, denke ich, ganz gut rausbekommen haben, ist einmal Menschen, die mehr flexible Zeit und mehr Geld haben, kommen häufiger zum Parteitag als Menschen, die weniger haben. Natürlich immer im Durchschnitt. Also es kann auch einen geben, der hat überhaupt kein Geld und kommt trotzdem und so, aber so im Durchschnitt. Dann finde ich sehr spannend, dass Menschen mit Kindern seltener partizipieren, also seltener zum Parteitag gehen. Und das Dritte, was denke ich, interessant ist und auch für die Diskussion vielleicht wichtig ist, ist, was gerade angesprochen wurde, dass die Entfernung eine große Rolle spielt. Und da möchte ich, erstmal noch ein Hinweis, also das ist nicht sozusagen im Vergleich zur Gesamtgesellschaft, wie einer der Vorredner gerade gesagt hat, sondern schon im Verhältnis zu den Menschen, die in der Partei sind und ja auch irgendwie sagen, okay, ich bin in der Piratenpartei und will eigentlich dahin fahren oder zumindest die dahin fahren könnten. Aber jedenfalls, die Entfernung zum Parteitag ist nicht, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen einmal im Süden und einmal im Norden und dann gleicht sich das aus, sondern es sind grundsätzlich Menschen, die weniger Geld und weniger Zeit haben beispielsweise, die dann seltener kommen. Also das heißt, die, die sich's leisten können, die kommen überall hin und die, die weniger Geld, weniger Zeit haben und so, die kommen dann nur zu den Parteitagen in ihrer Gegend. Das heißt, auch auf lange Sicht, und selbst wenn man die Parteitage irgendwie in jedem Bundesland mal einen machen würde, würde sich das nicht ausgleichen, sondern es gibt einfach Ungleichheiten. Und um das gleich dazu zu sagen, man muss es nicht schlecht finden. Also es gibt ja, das habe ich vorhin in der Diskussion mit Jano schon versucht, deutlich zu machen. Also es gibt ja unterschiedliche Auffassungen von Demokratie und keine dieser Auffassungen, also das Thema wird ja seit 3000 Jahren diskutiert und keine dieser Auffassungen hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass alle Wissenschaftlerinnen sagen, das ist Demokratie. Also gibt es ganz unterschiedliche Formen von Demokratie und ganz unterschiedliche Überzeugungen, was Demokratie ist und was nicht. Und man kann beispielsweise sagen, mehr Partizipationsmöglichkeiten bedeuten mehr Demokratie. Also wenn ich beispielsweise sage, es gibt bei uns keine Delegierten, sondern jeder kann hinkommen, dann ist das mehr Demokratie, Punkt. Und dann sind meine, also das, was wir da geschrieben haben, nochmal als Hinweis, ich habe den Artikel auch nicht alleine geschrieben und die Umfrage auch nicht alleine gemacht, sondern mit einem Kollegen zusammen, dann ist es vielleicht interessant, aber spielt sozusagen aus demokratietheoretischer Sicht keine Rolle. Aber wenn ich jetzt sage, für mich ist Demokratie, dass soziale Gruppen ihre Wünsche und ihre Überzeugungen und ihre Anliegen möglichst gleichmäßig einbringen können. Und ich sehe, wenn ich ein Delegiertensystem habe, ist die soziale Ungleichheit geringer, als wenn ich ein offenes Verfahren habe. Dann ist es offensichtlich ein Problem für aus demokratietheoretischer Sicht. Und vielleicht noch ein Hinweis, es ist natürlich nicht auf die Piratenpartei beschränkt, sondern es gibt sehr schöne Erhebungen und auch gut lesbare Artikel dazu, die beispielsweise nachweisen, dass bei Wahlen ist schon das Verhältnis ungleich, also ärmere, formal weniger gebildete Schichten beteiligen sich weniger an Wahlen, selbst wenn die nur irgendwie alle 4 oder 5 Jahre stattfinden, aber wenn man jetzt Volksentscheide hat, also wo die Leute irgendwie abstimmen, rauchen, ja, nein oder so, oder in Hamburg die Schulreform, dann ist diese Ungleichheit noch viel höher. Also das heißt, die ein schlechtes, also ein geringes Einkommen oder formal niedrige Bildung haben und so weiter, die gehen zu solchen Volksentscheiden oder Abstimmungen in noch viel geringerem Maße als die, die viel Geld haben, hohe Bildung, hohen sozialen Status und so weiter. Das heißt, wir haben uns immer noch nicht darauf geeinigt, was ist denn eigentlich mehr Demokratie? Ich hatte vorhin mal versucht, den Slash zu fragen, aber welche Dimension in der Demokratie wollen wir denn bei den Piraten besonders verbessern? Also die Erlaubnis mitzuwirken, die ist ja irgendwie da, aber das ist offenbar nicht die richtige Dimension, weil sie genau die Punkte offen lässt, die der Carsten jetzt hier in den Raum gestellt hat. Also was ist der Punkt? Und ich frage jetzt wieder mal aufs Podium. Okay, dann melde ich mich an der Stelle mal. Kriterien für Demokratie mag ich kurz mal aufzählen. Natürlich ist eine niedrige Schwelle zur Beteiligung natürlich wichtig. Darüber hinaus aber eben auch sowas wie eine pluralistische Meinungsbildung. Das heißt, es wird nicht schon im Voraus verkündet, dass dieser oder jener Vorschlag wahrscheinlich die Mehrheit hat, wodurch dann auch wieder Leute beeinflusst werden. Siehe Asch-Experiment. Also da gibt es sozusagen den Konformitätseffekt, der ständig durch entsprechende Totschlagargumente auch hervorgehoben wird. Und wodurch sozusagen diese Willensbildung intransparent schon korrumpiert wird. Andere wichtige Begriffe, denke ich, sind Menschenrechte, Gleichheit der Ideen, also Gleichberechtigung der Ideen und Parteien in der Willensbildung, ja, oder eben sowas wie Unabhängigkeit der Gerichte und der Medien und so weiter. Und können wir uns ja mal fragen, inwiefern das überhaupt in irgendeiner Form gegeben ist und nicht nur auf dem Papier steht. Slash, du hast es vorhin in den Raum diese Frage, mehr Demokratie, welche Dimensionen von denen, die jetzt da auf dem Tisch liegen, ist denn dein Punkt? Natürlich ist die Erlaubnis, mitwirken zu können, eine Grundvoraussetzung, aber wir haben gelernt, dass es nicht reicht. Es muss auch in der Praxis ankommen. Wir müssen unseren gemeinsamen Willensbildungsprozess so ausgestalten, dass nicht Menschen mit wenig Zeit ausgeschlossen werden. Und auch so ausgestalten, dass nicht Menschen mit wenig Geld ausgeschlossen werden. Und das ist möglich. Man muss sowas dann halt auch nur entsprechend ins Auge fassen. Ivo? Ja, ich glaube, dass wir ohne Partizipation in einigen Jahren, in 10 Jahren, Demokratie nur noch als Fassade haben. Für mich ist es ganz einfach. Mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr, wie sich die Piratenpartei intern organisiert. Mich interessiert, wie sich die Gesellschaft organisiert, und die muss partizipativ sein. Die Piratenpartei ist sozusagen das Laboratorium. Wir müssen sozusagen versuchen, etwas zu entwickeln und auszuprobieren, was möglicherweise übertragbar ist dann auf die Gesellschaft. Also die interne Organisation der Piraten ist für mich gut, die Elemente hat, die wir auf die Gesellschaft übertragen können. Ja, aber welche Dimension von mehr in der Demokratie ist denn dein Punkt? Wir werden sehr wahrscheinlich unsere traditionellen Parteitage nicht auf die Gesamtgesellschaft übertragen können. Insofern bin ich da sehr kritisch. Wir werden wohl um eine digitale Demokratie nicht herumkommen. Ja, also das würde ich halt auch sagen. Zum einen, wie gesagt, dass wirklich unsere Demokratie praktisch von viel, viel mehr Menschen getragen wird und das auch unter Berücksichtigung von ihren Möglichkeiten der Mitwirkung. Aber ein zweiter Punkt ist, ich mache es mal plakativ, ich glaube, das, was viele Piraten sich erhoffen oder ersehen, ist so dieses Bild, alle sitzen an ihren Endgeräten, vielleicht auch zeitversetzt, und tippern dann in ihre Endgeräte rein, und dann ist am Ende eines gewissen Prozesses dann da ein Ergebnis, und dieses Ergebnis ist viel, viel besser, als das alte Demokratiesystem jemals erschaffen könnte. Und damit lassen wir dann alle anderen alt aussehen. Wir im 21. Jahrhundert, die anderen irgendwie schwarz-weiß ausgegraut noch im anderen Jahrhundert und total ausgestochen. Sowas wünschen wir uns, und ja, darauf muss man halt hinarbeiten. Das gibt es in der Form noch nicht. Wir haben hier und da einige Ansätze, aber wir haben es noch nicht so drauf, die dann auch entsprechend weiterzuentwickeln. Also das sah man auch, die Sache mit Liquid Feedback ist sicher jedem noch gut und bildhaft im Kopf. Da war das größte Problem die Sache mit den Superdelegierten. Das hat viele Menschen demotiviert, und so haben sie sich aus dem System zurückgezogen. Und anstatt dass wir uns dann hinsetzen und sagen, scheiße, wir haben da ein Problem gefunden, wir müssen das Superdelegierten-Problem lösen, und 4 Monate später haben wir dann eine Lösung und wir haben sie installiert und dieses Problem wächst allmählich dann aus der Struktur raus. Da müssen wir hin. Mehr lernen, das ist der Punkt. Carsten, ich habe dich eben so verstanden, dass wir eine Beteiligung haben, die also erstmal eine Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Privilegierten beteiligt. Also ich gehöre, glaube ich, zu so einer Gruppe, weil meine Frau sich dann halt um die Kinder kümmert und dann kann ich ja wunderbar irgendwie auf den Parteitag fahren und ich habe auch keine Wochenenddienste und so. Und das ist natürlich irgendwie ein Privileg. Aber es kommen auch die Leute aus der Nähe. Der Wolfgang hat gerade den dezentralen Parteitag als Lösungsvorschlag in den Raum geworfen. Wie würdest du denn sowas bewerten, dass man sich einfach an verschiedenen Orten trifft und virtualisiert quasi die Entfernung zwischen diesen Dingen, sodass ein Parteitag statt Ort für jeden in der Nähe ist? Also wenn das Problem, dass du mit so einer Reform oder mit dieser Reformidee lösen willst, das ist, dass Menschen beispielsweise aus Geld- und Zeitgründen nicht die Reise auf sich nehmen, auch weil sie die Übernachtungskosten nicht bezahlen wollen und so weiter, dann ist es offensichtlich eine Lösung, die vermutlich, also ich weiß es ja nicht, weil es noch nicht passiert ist, aber die vermutlich und der Logik folgend dieses Problem abmildern würde. Also dann würden natürlich, wenn die Fahrt nicht so weit ist, dann würden die Leute eher kommen können. So, natürlich könnte es immer noch sein, dass Menschen mit Kindern dann unterrepräsentiert sind, weil sie eben, wie du gerade sagst, auf die Kinder aufpassen müssen oder so, das, was wir jetzt sehen. Aber vermutlich wäre auch das gemildert. Dann hat man halt andere Formen, also andere Probleme. Beispielsweise, dass man sagen könnte, okay, eigentlich soll ja so ein Parteitag und wenn man abstimmt, dann soll man auch sozial miteinander interagieren, also sich sehen, und zum Beispiel Kandidaten eben nicht nur hören oder im Video-Dings sehen, sondern die auch wirklich live erleben. Das könnte man anführen, ist eines der Argumente. Und was auch ganz wichtig ist, Parteitage sind auch bei den Piraten nicht nur das, was im Saal passiert, sondern man trifft sich draußen, man redet miteinander, man lernt Leute kennen, man spricht sich ab, irgendwie AGs treffen sich und so weiter. Und das würde dann wegfallen. Also man hätte, also ich könnte jetzt noch weitermachen, man hätte eine ganze Reihe anderer Probleme, aber das Problem der sozialen Ungleichheit würde sich vermutlich reduzieren. Den Piraten-BDD, genau dieses. Ja, danke. Gibt es dazu Gedanken? Der Janu geht das wahrscheinlich nicht weit genug. Ja, und es ist kratzt im Grunde, Entschuldigung, dass ich das so sage, eigentlich nur an der Oberfläche. Wir haben dazu eine AG-Demokratieforschung, sind wir gerade am Gründen, wo es genau darum geht, wie man freie und gewissenhafte Meinungsbildung und Entscheidungsbildung verwirklicht, um da sozusagen theoretische Vorarbeit für Meinungsfindungstools zu leisten. Genau, das wollte ich einfach erstmal noch anschließen an das, was Oliver gesagt hat. Und Repräsentativität ist natürlich sehr wichtig und diese Studie ist, finde ich, da auch hingehend sehr interessant. Das stellt ja immer auch die Frage von der Gültigkeit überhaupt von Wahlen. Ja? Wann sind Wahlen gültig? Was für eine Beteiligung sollte da sein? Und aber auch, was ist eigentlich Repräsentativität? Repräsentativität kann man einmal von einem demografischen Standpunkt her sehen. Ja? Also ist sozusagen die Stichprobe, die dann da abgestimmt hat, vergleichbar mit der Population, mit der Grundgesamtheit. Und Repräsentativität heißt aber auch noch, wird tatsächlich die Meinung des Menschen so abgebildet, wie sie im Kopf ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich gezwungen werde, sozusagen mich in ein Schema zu pressen, ein Schwarz-Weiß-Schema, werde dann auch von der Seite mit verschiedensten Marketingmethoden und Überzeugungstechniken bearbeitet, dann ist natürlich das, was ich dann an Meinungsbildung da habe, nicht mehr das, was ich sozusagen unter Bedingungen freier und Entscheidungsbildung gehabt hätte. Und was dazu notwendig ist, das kann man mittlerweile psychologisch abbilden, sogar neurobiologisch. Also wir sind da schon mittlerweile auf einem Stand, wo man sich da durchaus eine empirisch fundierte Meinung bilden kann, sag ich mal, um darauf aufbauend zu gucken, wie das Ganze ausgemerzt wird. Also geistige Korruption. Es geht um geistige Korruption, die im aktuellen System sozusagen aufgrund der Intransparenz noch Tür und Tor geöffnet ist. Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Menschen zu sagen, was sie eigentlich meinen würden. Aber um daraus was Konstruktives mitzunehmen, Kompromiss, das wurde im Laufe der Diskussion ja schon ein paar Mal angesprochen. Jano, du sagst ja jetzt auch nochmal, dass sozusagen ein Kompromiss oder dass eben nicht nur Ja-Nein, sondern dass man irgendwie Abstufungen hat und mit, ob es jetzt unterschiedliche Farben oder eine Zehner-Skala ist oder so, ist sozusagen das Demokratischere. Ich hatte schon gesagt, dass ich unterschiedliche Demokratie und so weiter, aber in einer Partei ist es meiner Meinung nach einfach sinnvoller, Kompromisse zu finden, weil nämlich so wie es jetzt bei den Piraten abläuft, ist es so auf dem Bundesparteitag, also in Halle war es ganz schlimm, aber im Prinzip ist es ja meistens so, es gibt eine Abstimmung und einer gewinnt, also ein Vorschlag gewinnt mit 60%, 70%, 80%, heißt aber auch immer, dass 20% verlieren. Und es ist bei anderen Parteien so, dass im Vorfeld ein Kompromiss gefunden wird und deswegen ist dann der Parteitag so langweilig, weil 97% zustimmen. Und die Piraten haben das lange oder immer noch teilweise verteufeln das als undemokratisch, als Hinterzimmerpolitik und so weiter. Aber ich halte das tatsächlich für sinnvoller. Ich könnte auch demokratischer sagen, aber das ist natürlich wie gesagt, das ist vielleicht kein sinnvolles Wort. Also ich halte es für sinnvoller, dass man sozusagen wenigstens innerhalb der Partei, die ja dann gemeinsam beispielsweise mit dem beschlossenen Programm Wahlkampf machen muss oder den Vorsitzenden dann irgendwie mögen muss oder so, oder zumindest nicht ständig beleidigen sollte, dass man also versucht, einen Konsens zu finden, bei dem alle oder fast alle zustimmen können, und den eben vorher aushandelt, also vor dem Parteitag aushandelt, nicht auf dem Parteitag geht es natürlich nicht, und vorher aushandelt und alle haben viel Zeit und bekommen viel Informationen und können sich einbringen, und das wäre dann sozusagen auch nach dem, was, oder in Janos Sinne ein demokratischerer Prozess, und das funktioniert aber bei den Piraten nicht aus zwei Gründen. Erstens, weil es niemanden gibt, der legitimiert wäre, so einen Kompromiss auszuhandeln, dafür bräuchte man beispielsweise irgendwie innerparteiliche Gruppen oder Flügel oder wie immer man es nennen will. Und das Zweite ist, dass die innerparteiliche Kultur sowas eben verbietet, weil es Hinterzimmerpolitik ist, weil es Politik 1.0 ist und weil es irgendwie an Korruption und an die Altparteien erinnert. Ich hab dich jetzt richtig verstanden, Carsten, dass du damit solche Dinge meinst, wie zum Beispiel, dass in der Vorstandswahl der CDU neulich da ein Riesentrara aufgekommen ist, weil da einer zu viel angetreten ist für Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, und das hätte jetzt so einen innerparteilichen Proporz verletzt und da wären nicht genügend ältere Leute und viel jüngere und einer aus Nordrhein-Westfalen zu viel und so. Meinst du solche Dinge, dass da dass diese Art von Kompromissfindung zum Beispiel bei Wahlen entsteht und dass es deswegen nicht hätte sein können, dass wir wie in Halle einen Vorstand gewählt haben, der jetzt in besonderer Weise einen Parteiflügel vertritt, aber eben komplett, weil die bei jeder Wahl in der Mehrheit waren und nicht die Vielfalt innerhalb dieser Partei gefühlt abbildet? Also im Prinzip, ja, hast du mich da richtig verstanden, und dieses Ding von dem CDU-Parteitag ist nur vielleicht insofern ein schlechtes Beispiel, als dass es vielleicht schon eine übertriebene Extremform ist von dem, was ich meine. Aber nehmen wir vielleicht ein Piratenbeispiel, die Diskussion in Neumarkt über die SMV. Es waren für alle, die da waren, also ich auch, waren es irgendwie furchtbare Stunden und Tage, die damit zugebracht worden sind, mit GO-Schlachten und so weiter. Und am Ende ist nichts bei rausgekommen, was irgendwie die Leute gefreut hat. Viele waren frustriert. Es gab zumindest verbal einige, die dann gesagt haben, deswegen trete ich jetzt aus. Also weiß man natürlich nicht, ob das stimmt, aber irgendwie war keiner so richtig zufrieden. Und wenn man da im Vorfeld es geschafft hätte, dass es nicht 27 oder wie viel es waren, konkurrierende und teilweise recht ähnliche Modelle und Anträge gibt und dann noch dieses, wir wollen es auf keinen Fall, sondern dass man irgendwie zwischen denen einen Kompromiss findet und dann gibt es am Ende einen Antrag, oder hätte es am Ende einen Antrag gegeben, der wie auch immer eben aussah, so wie eben sich die Leute auf einen Kompromiss geeinigt hätten, und dann hätten an diesem Antrag auf dem Parteitag 95% der Anwesenden zugestimmt, dann hätten zwar vielleicht einige gesagt, ist ja wie bei der CDU hier, aber es hätte danach einen Beschluss gegeben, über den sich alle gefreut hätten, oder eben also fast alle gefreut hätten, den alle unterstützt hätten, und wo nicht danach die Stimmung gewesen wäre, wir haben verloren und wir sind jetzt unzufrieden mit der Partei. Und genau das, was du meinst in Halle mit dem Vorstand, ist ja ähnlich, wobei man da sozusagen einschränkend sagen kann, okay, es kann auch sein, dass einfach, wenn die beiden Flügel, das will ich jetzt nicht beurteilen, nicht zusammenarbeiten können, dann ist es halt gut, wenn die Partei sich für eine Richtung entscheidet. Aber auch bei der Vorstandswahl könnte man sagen, es wäre doch besser, wenn irgendwie der Vorstand in gewissen Grenzen proportional ausgestaltet wird, irgendwie und dann nicht am Ende des Parteitags die einen ins Foyer gehen und sagen, wir machen beim Parteitag nicht mehr mit, weil wir alle Wahlen verlieren und uns nicht mehr repräsentiert fühlen und so. Das ist für die Partei als Partei und als irgendwie, wir wollen die Mitglieder halten und wir wollen Wahlkampf machen und so weiter, ist es natürlich extrem schädlich. Danke dir für diese Einschätzung. So, ich mache jetzt mal sozusagen aus total demokratischer Machtfülle die Bemerkung, dass wir 2 Stunden am Reden sind, dass es sehr, sehr anstrengend ist für alle, die hier versuchen, ernsthaft zu folgen. Und ich nehme jetzt den Schreibi dran, der etwas noch sagen darf. Und dann stelle ich allen denen, die auf dem Podium waren, und dem Wolf, der eine dedizierte Gegenmeinung vertreten hat, zudem eine ganz bestimmte Frage und bitte um eine kurze Antwort auf diese Frage. Zuerst Björn. Man muss sich auch entstummen, hallo. Zu den Ausführungen von gerade über die Vorkommnisse in Halle und die Zusammensetzung des Vorstandes und die programmatische Findung. Ich glaube, man sollte da differenzieren, weil ich denke, eine Einigung auf einen einzelnen programmatischen Teil oder eine Vorgehensweise wie im BEO ist möglich, unabhängig von der politischen Grundausrichtung. Ich glaube aber, das zu vergleichen mit der Zusammensetzung des Vorstandes geht alleine deswegen schief, weil die Zusammensetzung und die Wahl des Vorstandes meiner Meinung nach keine inhaltliche, sondern ideologische Frage war. Oh, deswegen hatte ich das Spiel auch nur als, also mit Einschränkungen, und ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt gerade ein gutes Beispiel ist, da stimme ich dir zu. Diese Diskussion führen wir an einer anderen Stelle nochmal weiter. Jetzt sozusagen die Abschlussfrage des offiziellen Teils. Bitte? Entschuldigung, Monopol. Wir sind ja gerade noch dabei, wie könnten Lösungsmöglichkeiten aussehen, ja? Und wir haben gerade sozusagen eine Fürsprache für das Mehrheitsprinzip gehört, und da möchte ich eigentlich ungern sozusagen zum Abschluss kommen an der Stelle. Gegen das Mehrheitsprinzip sprechen die verschiedensten Dinge. Die härteste Kritik in meinen Augen ist im Grunde genommen der psychologische Nachweis, dass das Mehrheitsprinzip Schwarz-Weiß-Denken, ein Gegeneinander, wenn du nicht für mich bist, du gegen mich, ein Win-Lose-Prinzip hat, ja. Und ich stelle die Behauptung auf die These, für echte Demokratie brauchen wir ein Win-Win-Prinzip. Wir brauchen ein System, wo ein Win-Win-Prinzip formuliert ist. Und wir brauchen freie und gewissenhafte Entscheidungsfindung. Das ist sozusagen eigentlich der Grundpfeiler der Demokratie. Wie macht man das? Das macht man nicht mit dem Mehrheitsprinzip, denn da triggert man ein Bewusstseinszustand, der mit der Willensumsetzung einhergeht. Also das sind dann diese Beweise, wenn man sozusagen noch nicht mal gedacht hat oder wenn man die Bewegung quasi denkt, dass man sozusagen dann schon Muskelanstrengungen hat. Also da in dem Fall beeinflusst die Wahrnehmung oder sozusagen die voreingenommene Meinung dann schon die Zielfindung. Das ist nicht kein demokratischer Prozess der Zielfindung. Der demokratische Prozess der Zielfindung setzt an Hierarchie und Herrschaftsfreiheit. Also wie setzt man das eigentlich um? Anarchie in der Demokratie braucht man, um eine echte Demokratie zu haben. Wie setzt man das um? Alle Vorschläge, die eingehen, werden, sofern sie äquivalent sind oder beziehungsweise nicht, also nicht konkurrierend, werden unabhängig voneinander auf Graustufen, auf graduellen Skalen bewertet und im Bestfall sogar noch nach vorher vereinbarten Zielkriterien, wenn man dann Minimalkonsens gefunden hat, woran man dann die Vorschläge bewertet. Und vielleicht auch noch im Vergleich zum Status quo, da kann man sich nämlich vorher überlegen, wie viel wollen wir uns verbessern im Vergleich zum Ist-Zustand. Aktuell haben wir so eine demokratische Kontrolle überhaupt nicht. Wir sind gefangen sozusagen in einem Gegeneinander, in einem Krieg in unseren Köpfen, ja, der sozusagen ständig durch dieses Kontrastprinzip im Mehrheitsprinzip hervorgerufen wird. Das triggert das Mindset der Willensumsetzung, und das Mindset, was wir aber eigentlich brauchen, um demokratisch, pluralistisch, tolerant Ziele zu bilden, die den Menschenrechten entsprechen, unserem Selbst, unseren Bedürfnissen, brauchen wir das innerdemokratische Mindset. Das ist in der Psi-Theorie beschrieben, siehe Metatheorie der politischen Willensbildung. Da stellt sich die Frage, wie setzen wir das um? Wir haben also sozusagen ein riesen korrumpierbares Dunkelfeld in der politischen Willensbildung, aktuell mit dem Mehrheitsprinzip. Das Mehrheitsprinzip ist nachweislich mehr zufallabhängig, sozusagen überfordert Wähler und Gewählte, weil es sozusagen keine Leistungskriterien für Politik gibt. Es gibt meistens das Zünglein an der Waage, das letztendlich die Entscheidung entscheidet, also so Kleinstgruppierungen, die dann letztendlich die Entscheidung sozusagen maßgeblich machen. Und man muss sich überlegen, dass bei mehr als vier Alternativen, zum Beispiel, wenn dann die Mehrheit zum Beispiel auf Lösung 1 auf 33% sitzt, sozusagen dann die absolute Mehrheit, dann den anderen Alternativen eigentlich die Mehrheit ist. Das Mehrheitsprinzip misst nicht sensibel den wahren Widerstand im Kollektiv. Die Konflikte schwelen weiter. Man unterdrückt Lösungen, also Stichwort Schweigespirale. Das Ganze hat was mit einem diktatorischen Mindset zu tun, dass da immer wieder getriggert wird, wo Leute unterdrückt werden, wo Meinungen unterdrückt werden, und irgendwann hat man da natürlich keinen Bock mehr drauf. Und ehrlich gesagt, wer wundert sich denn darüber noch? Leute, wacht mal auf! Atmest du mal wieder ein zwischendrin? Moment, Bertram. Wir wollten im Hinblick auf die Länge dieser Veranstaltung und dass ein Mensch im Podcast sich das nachher auch noch anhören kann oder sowas, jetzt zu einer Schlussrunde kommen. Und weil wir ja das mit der Demokratie machen und weil Demokratie ja insbesondere bedeutet, dass man den anderen aufnimmt und vom anderen was versteht und was mitnimmt, möchte ich jetzt den Teilnehmern und dem Wolf als Vertreter der Gegenmeinung sozusagen folgende Frage stellen. Was habt ihr in dieser Diskussion gelernt und wie hat sich das Bild von dem Thema innerparteiliche Demokratie bei den Piraten, so wie ich mir das vorstelle, ich jetzt jeder von euch, wie hat sich das durch diese Diskussion verändert? Was habt ihr aus dieser Diskussion mitgenommen? Und ich glaube, ich beginne einfach mal mit dem Wolf, weil ich es kann. Das sind schwierige Fragen. Ich habe mich das eben gerade selbst gefragt. Ich bin ja, Dirk weiß das und manch anderer weiß das auch, schon relativ lange in der nicht-parlamentarischen Politik tätig, genauer in der gemeinsamen Selbstverwaltung des Gesundheitssystems. Und immer in der Rolle des Nichtstimmberechtigten, der zwar ehrenwerte Ziele vertritt, aber wenn es um Machtfragen geht, sozusagen am Katzentisch Platz nimmt und nur versuchen kann, über Bande, also über Dritte, Presse, Medien, Ziele so darzustellen, dass die Macht haben, nicht dran vorbeikommen. In die Piratenpartei, von der erwarte ich, dass sie dieses Programm umsetzt. Es ist zwischendurch schon ein paar Mal so gesagt oder geschrieben worden, nicht nur innerhalb der Partei Demokratiediskussionen macht, sondern das, was im Programm an lauter klugen Sachen steht, auch in die Realität dieses Landes bringt. Mindestens dieses Landes, von mir aus immer gern in die ganze Welt. Ich weiß, es gibt keine Länder mehr, aber das ist, mir würde schon das Land reichen. Das wäre schon wirklich ein echter Fortschritt. Und in der Diskussion bin ich nicht so sehr überrascht worden, Dirk. Also so fürchterlich viel gelernt habe ich nicht, aber das liegt bestimmt auch oder zumindest zum großen Teil, wenn nicht überwiegend, an mir und meiner mangelnden Lernbereitschaft. Ich denke immer noch, dass Kompromissfähigkeit wichtig ist, dass Expertengespräche nicht heißen, das ist böse Hinterzimmer-Demagogie und Manipulation, dass es für Basisdemokratie Wissen braucht, Faktenwissen braucht, und zwar nicht nur universitär-theoretisches, sondern universitär-praktisch wäre auch ganz gut und politikpraktisch wäre auch wirklich wichtig. Gelernt habe ich also, dass ich weiter viel Geduld haben muss, bis das kommt. Und was ich an Veränderungen mitnehme, ist, ich werde vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit wieder auch im Mumble verbringen, um an verschiedenen Stellen das, was ich für richtig halte, auch einzubringen. Danke, Wolf. Ivo? Ja, ich bin etwas unzufrieden. Und in Athen war es so, dass selbst jemand gegen etwas gestimmt hat, es später seine Pflicht war, die Mehrheitsmeinung als seine eigene Meinung weiter zu vertreten. Hoffentlich hatten die Athener vor 2000 mehr Jahren diese verschiedenen psychologischen Probleme nicht. Aber was wir angefangen haben, irgendwann mal mit Liquid Feedback und dann verschiedene andere Schritte, das sind doch schöne Sachen, die weiterhin irgendwo hinken, aber die wir verbessern können und sollten. Jano. Ja, das war's. Also, was ich gerne wollen würde, dass ihr mitnehmt. Nein, was du mitnimmst, was du gelernt hast aus dieser Diskussion, was dich jetzt positiv beeinflusst hat und dein Denkbild verändert hat, was wir von den anderen wollen, das wissen wir immer, aber was die anderen von uns wollen, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen, wenn wir richtig Demokratie machen wollen. Genau das machen wir jetzt. Okay. Also ich habe mitgenommen, dass ein echt großes Interesse daran da ist, dass natürlich da noch Aufklärungsbedarf besteht und dass auch Forschungsbedarf besteht, also in der Weiterentwicklung von partizipativen Verfahren, wie bindet man die Leute ein, wie kommt man sozusagen von dem erstmal einer qualitativen Umfrage, also was wollen die Leute, da kommen ja dann erstmal sozusagen qualitative Aussagen, dann zu einer Prioritätensetzung und letztendlich möglicherweise sogar einer Themenwahl oder einem europäischen Manifest oder einer europäischen Verfassung, weil ich denke, anders lässt sich das Ganze, was hier abläuft, gar nicht mehr unbedingt aufhalten. Was ich gelernt habe, ist, ich würde sagen, dass wir noch eine Chance haben. Oliver. Ja, was ich gelernt habe, beziehungsweise Eindruck hinterlassen hat bei mir, ist, wie viele Leute sich hier zu dieser Diskussion eingefunden haben. Ich muss offen gestehen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das Interesse so groß ist dafür. Und was ich an Veränderungen mir so wünschen würde, wäre, dass Leute mehr sich zu dieser Baustelle mehr Demokratie begeben und damit anpacken, weil da jederhand dringend gebraucht wird. Und da muss man auch sagen, da werden nicht nur Programmierer gebraucht, da werden Menschen gebraucht, die einfach nur mitdenken. Da werden Gestalter gebraucht, alles, was irgendwie anfällt. Und in diesem Sinne poste ich mal drei Links, die ein ganz guter Anknüpfpunkt sind. Der härteste zuerst. Und ja, was hast du gelernt? Nicht Werbung für die AG machen. Einen Moment, da findet man eine leere Baustelle vor, obwohl das wahrscheinlich mit die wichtigste ist. Sehr bedauerlich. Bei der finden sich momentan 5 Leute ein. Sie trifft sich jeden Dienstag um 21 Uhr im Raum AG Meinungsfindungstool. Da wird ein Diskussionssystem entwickelt. Und als drittes... Oliver, wir wollen wissen, was du gelernt hast. Nicht die Werbung für deine 3 AGs. Die sind alle super, hast du auch schon gemacht. Aber bitte, bitte, was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen aus dieser Diskussion? Das, was ich eingangs gesagt habe und kritisch das, was der Entropie im Chat gepostet hat. Das ist jetzt für die Leute im Podcast relativ schwierig nachzuvollziehen, weil der Entropie hat nichts geschrieben. Dann möchte ich dem Carsten das Abschlusswort geben, unser Gast. Ich bin sehr, sehr froh, dass du so lange hier ausgehalten hast, bei uns mit unserer Art zu diskutieren. Carsten. Die Frage an mich, was ich hier gelernt habe von der jeweils anderen Seite, ist natürlich schwierig, weil ich ja ganz offiziell hier zu keiner Seite gehöre. Aber ich habe natürlich auch was gelernt, und zwar habe ich für mich mehr darüber erfahren, wie einzelne Menschen, also ich weiß ja nicht, inwieweit das repräsentativ ist, aber sozusagen ich habe einzelne Positionen kennengelernt und auch gehört, wer mit welchen Argumenten wofür ist, was Partizipation in der Piratenpartei angeht. Und da das Thema ist, zu dem ich momentan sehr viel forsche und schreibe und lese und Ideen brauche, war das für mich auf jeden Fall hilfreich. Und tatsächlich war die Diskussion nicht immer so strukturiert, aber also es war jetzt für mich nicht schlimm, hier so lange auszuhalten, sondern ich fand es interessant und gut und hilfreich und war gerne dabei. Ein schönes Aquarium hier, ne? Was ich gelernt habe, ist, dass es total gut ist, Moderator zu sein und nichts gefragt zu werden. So, ich danke euch für eine sehr spannende Diskussion, die mir natürlich auch was gesagt hat, weil wir müssen dringend diese Themen innerhalb der Piratenpartei anfangen. Ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass die Rheinland-Pfälzer hier einen Steilpass gelegt haben. Und mal gucken, was sich da in den nächsten Wochen daraus ergibt. Wir werden noch weitere Diskussionen hier zu diesem Themenbereich haben. Nächstes Mal geht es dann, glaube ich, um Meinungsfindung und ist eine Arbeitssitzung. Mal gucken, wie wir das dann interpretieren. Und in der nächsten Woche geht's im Dicken Engel am Freitag erstmal weiter mit der Frage innerparteiliche Kultur und wie haben wir uns da eigentlich in den letzten anderthalb Jahren so, welchen Umgang haben wir da gepflegt und was müssen wir da besser machen und dann in 14 Tagen wieder dieses Thema. Ich danke euch allen, Janu, Ivo, Oliver, dem Carsten und ganz unerwartet dem Wolf. Bitte dann die Aufnahmen auszumachen und wir stellen das nachher ins Krähennest, sodass jeder das nachhören kann. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.